Der Bücherschwank mit Flusskiesel und Podcasten. Auf geht's. Ich muss wieder Begrüßung machen. Willkommen zum dritten. Zum dritten Podcast der Serie Bücherschwank. Schon wieder mit einem. Nein, dieses Buch ist ein bisschen anders. Die ersten zwei waren deutsche Krimis, Thriller. Autoren. Ja. Also die Bücher waren keine Autoren, aber ja. Ja. Und wir folgen, glaube ich, einem Tipp von Lars Reinke. Ja. Ein Buch, das ich schon mal gehört hatte, aber irgendwie so intensiv ist es mir nicht über den Schirm gerattert. Und zwar Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten von Robert M. Pirsig. Wofür steht M? Weiß auch keiner. Manfred. Money. Aber wie spricht man Pirsig eigentlich aus? Pirsig. Es gibt ja auch Pirsig, ist ja Pfirsig. Ah, echt? Mit K hinten. Ah. Pirsig wäre. Ja. Wahrscheinlich ähnlich, würde ich sagen. Was ist er? Physiker? Was ist er eigentlich? Er war an der Uni, glaube ich, ne? Ich habe über den Autor, weiß ich überhaupt nichts. Ich glaube, der ist irgendwie so Wissenschaftler. Das Buch ist teils autobiografisch, also ganz, ganz grob erzählt handelt es von einem Vater, der mit seinem Sohn und einem befreundeten Ehepaar auf Motorrädern unterwegs. Ja, eine, um es kurz, wie ich es jetzt zusammenfassen würde, eine drei- oder sogar vierfache Reise, ne? Also kein Road, gibt es auch ein Roadbuch, also nicht Roadmovie, sondern Roadbook. Ich weiß nicht, ob es da einen Fachbegriff für gibt. Also einerseits die Reise durch die Vereinigten Staaten, so mehr oder weniger quer durch, also ganz nicht, aber die fahren machen schon als ordentlich Strecke. Dann eine Reise auch ein bisschen in die amerikanische Vergangenheit, das kommt so am Rande, finde ich immer mal wieder so. Man sieht, wird dann halt beschrieben, ne, hier die Holzfäller früher, die Firmen und so, das geht jetzt alles weg. Und also das ist neue Amerika, der 70er Jahre ungefähr kommt, so am Rande. Wobei ich das ganz interessant finde, nur so als kleiner Einschub, dass das für uns auch, und diese Reise ja auch wieder eine Reise in die amerikanische Vergangenheit, nämlich in die der 70er ist. Ja. Und dann einmal dann die Reise in seine Vergangenheit, seine persönliche Vergangenheit. Ja, und eigentlich eine Reise in diese Philosophie, sage ich mal, eine philosophische Idee, um es mal so ein bisschen Platz über den Kamm zu bügeln. Ja, damit haben wir das thematisch so ein bisschen umsteckt. Ich bin irgendwann allerdings dazu, also kann man das auch noch intensiver machen. Also es gibt eigentlich eine Ausgangsproblematik, die wird auch festgemacht. Also es ist schon deutlich, dass der Vater, der Ich-Erzähler, raus muss. Also dass er mal wieder Frischluft braucht, also auch vom Kopf her. Das passt auch zu dem, also insofern ist es schon wieder leicht autobiografisch. Das ist dem Autoren auch passiert. Er hat so eine Art Burnout gehabt, würde man heute sagen, damals gehabt, mit der gleichen Problematik, dass halt das universitäre Umfeld bei ihm einfach zu Schema F-mäßig nur funktioniert. Und das, also sozusagen, wenn im Technischen zu bleiben, die Schmiere eigentlich fehlt. Und alles. Ja, also ganz kurz einmal einen kleinen Anschub wegen der, wo wir gerade sind, der Location. Ja, habe ich eben auch gedacht. Da haben wir es noch gar nicht gesagt, wo wir sind. Also Inge, wir stehen hier gerade am Ürige. Draußen, deswegen sind wir nicht so viele hier draußen. Ja. Deswegen kann uns auch keiner schön daneben reinquatschen. Ja. Ingrid sollte uns eigentlich einen Tisch reservieren, das hat sie aber irgendwie vergessen. Also stehen wir jetzt draußen. Ja. Es regnet zwar ziemlich kräftig, aber wir stehen hier unterm Dach und wenn es kalt werden sollte, haben die hier auch diese Heizpilze. Aber sie steht da hinten und haut sich da ein Glühwein nach dem anderen rein. Ja, klar, und lacht auch noch. Gut. Unfassbar. Ja. Ja, wie zäumen wir das? Im Ürige, dem Geburtshaus des Vaters von Willy Milovic. Genau. Willy Milovic ist ja eigentlich... Der ist Kölner. Ist, glaube ich, aber auch selber sogar in Düsseldorf geboren. Ich glaube nicht. Ich meine, das Geburtshaus ist auch... Ich meine, es wäre auch sein Geburtshaus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube nur der Vater und dann ging es rüber. Aha. Das hätte man, glaube ich, das würden die Düsseldorfer, glaube ich, dann intensiver drauf rumkauen, dass Willy Milovic... Aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. der Vater. Weil er kann ja nicht Wilhelm heißen, sonst würde Willy Milovic ja Willy Junior heißen. Keine Ahnung. Aber das Übrige, ganz kurz, um es vielleicht für die Leute, das ist das mitten in der Düsseldorfer Altstadt, eins der klassischen Düsseldorfer Brauhäuser. Und hier gibt es keinen Schnaps, ne? Oder gibt es inzwischen welchen? Früher gab es immer keinen Schnaps. Es gibt sehr viele Geschichten rund um das Übrige. Und zwar eigentlich darauf sich beziehen, dass das Übrige auf den ersten Besitzer bezogen ist, der immer scheiß Laune hatte. Mhm. Und immer und Übrige heißt auch der, der scheiß Laune hat, also der ein bisschen der umlöst. Und darum ranken sich natürlich diverse Geschichten. Also was man beachten sollte, wenn man mal nach Düsseldorf kommt, ins Übrige, zumindest wenn das Wetter gut ist. Heute war es ein bisschen anders. Aber eigentlich, wenn das Wetter gut ist und man trinkt sein Glas aus, kriegt man sofort ein neues. Ja, wie im Rheinland eigentlich im Brauhaus. In Köln ist es ja auch so üblich. Ist, ne? Und übrigens, was auch wichtig ist, man muss immer zwei trinken. Weil so das erste, es ist doch ein sehr herbes, ist ein sehr herbes Alt, finde ich. Und zu Anfang, so, das erste, das kratzt mal so ein bisschen. Aber das zweite ist dann gut und dann geht es einfach dann immer so weiter. Nee, die Geschichte ist, glaube ich, sogar aus dem 20. Jahrhundert mit dem Schnaps. Weil irgendwann gab es, dann sollte es mal so eine Schnapsabgabe geben oder irgendwas, dann sollten die extra was bezahlen und dann hat der gesagt, nee, das mache ich nicht mit, habe ich keinen Bock drauf, dann gibt es auch keinen Schnaps mehr bei mir. Aber jetzt haben sie eine eigene Destille seit ein paar Jahren hier nebenan. Gut, ist halt, aber es war immer das Brauhaus, wo es keinen Schnaps gibt, wo es nur an alkoholischen Getränken, weiß nicht, ob sie auch Wein ausschenken, weiß ich nicht, aber wo es halt nur Bier gibt, an alkoholischen Getränken. Ja, ich habe mal gehört, dass was man unbedingt mal machen sollte, im Übrigen ist eine Cola Light bestellen. Ja. Soll tierisch Spaß machen. Aber die haben hier leckere Fassbrause. Die habe ich schon mal probiert. Es gibt auch schon mal. Ah ja. Die ist wirklich sehr gut. Also lecker. Gut. Ja. Zurück zum Eines der wenigen noch selbst produzierenden Alten. Ja, ja, gut. Was haben wir? Wein hier, die unabhängig sind. Unabhängig. Schuhmacher ist noch. Was ist eigentlich Füchschen und Schlüssel? Die sind doch auch noch unabhängig, oder? Ja, Übrige, Schuhmacher, Füchschen, Schlüssel, das Kürzer. Ja, da waren wir ja auch schon mal zusammen. Ja. Immerhin. Ich glaube, das war es auch schon, ne? Ja, dieses Frankenheim ist, glaube ich, nicht mehr so. Das zählt aber nicht so. Ist ja ein großes Mainstream, ist ja eine große, mittelgroße Brauerei, mindestens mittelständische Brauerei. Ja. Naja, gut. Ist ja auch nicht, das sind dann die, wo man eigentlich auch mal hingeht. Ja, genau, das ist so das. Das war es dann. Mhm. So. Genau. Gut, zurück zum Buch. Hat mit Düsseldorf nichts zu tun? Nee, gar nicht. Der Lars hatte mir davon erzählt, in einem Rumgelaber. Und das ist ein Buch, was er so im Schnitt alle 10 Jahre mal liest, hat er erzählt. Und hat immer alles, also immer in diesen Abständen, immer wieder was Neues für sich entdeckt in dem Buch. Also wenn er jetzt erst ungefähr so alt wie wir, dann hat er das vielleicht 20 oder ich weiß nicht mehr, er hat erzählt, ich weiß nicht mehr, ich glaube mit 20 zum ersten Mal gelesen. Und gut, nach 10 Jahren, wenn man 30 ist, liest man so ein Buch vielleicht anders und mit 40 dann nochmal anders. Und dann hat er es mir sein Exemplar geschenkt. Er hat es noch elektronisch. Es ist sogar als Lesezeichen eine Postkarte von ihm aus dem Urlaub drin. Die habe ich dann als Lesezeichen benutzt, weil ich dachte, das passt irgendwie. Ich freue mich auch darüber. Ja. Ganz plötzlich stand hier auf einmal Post, so ein Luftpolsterumschlag und da war dann das Buch drin. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank. Ist schon wieder ein anderes Thema, aber ja. Wir reden ja auch generell über Bücher. Also wir müssen nur kurz, wenn wir abschweifen und sowas. Also, und gerade wenn das Thema eigentlich ist, wie geht man über die Jahre hinweg mit Büchern eigentlich um. In Studienzeiten war es bei mir immer so, man hatte ein Ikea-Regal, das hat man noch von irgendwem übernommen, noch nicht mal selber bei Ikea abgestaubt und man war stolz über die gebundenen Bücher. Und die kamen oben hin und Taschenbücher dann unten. Und dann mit der Zeit, also gerade heute kommt man ja leichter an Sachen ran, sind bei mir die Taschenbücher gegen die gebundenen Ausgaben dann rausgeflogen und dann sind so langsam die. Vielen Dank, danke dir. Ja, schön. Dankeschön. Die gebundenen Bücher, wo man wusste, die liest man sowieso nicht nochmal und die waren auch nicht so geil. Ja. Ja, ja. Die fliegen dann nochmal raus und so kommt man auf ein konzentrierteres Bücherregal, wobei es auch dieses Leseding gibt, man muss ein schmuddeliges Buch haben für unterwegs und keine Ahnung was. Also ein paar Bücher sind so, dass man die immer, die kann man dann nicht auf den Reader unbedingt lesen, sondern die müssen jetzt in so einer abgegriffenen Taschenbuch. Das ist das richtige Format. Ja, ja, ja. Ja, finde ich auch. Wir haben letztens, wir haben natürlich auch, also meine Frau und ich sind ja beide Bibliothekare, das heißt, wir haben irgendwie 4 oder 5 Bibliregale voll und dann 2 reich stehen und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt irgendwann mal, wir müssen jetzt aussondern. Und dann haben wir einfach uns wirklich mal 2... Ihr wollt nicht komplette mehrere Zimmer voll haben mit Büchern? Nee, das möchten wir nicht. Also okay. Das, ich habe einen Freund von mir, hat das, was sehr beeindruckend ist. Der ganze Flur ist voller Bücherregale und mit Büchern vollgestopft. Tolle Atmosphäre, aber wollen wir eigentlich nicht. Und wir hatten auch ziemlich viel Schrott, hat sich halt angesammelt. Ja. Und dann sind wir einfach wirklich mal, haben wir 2 Abende, auch so am Wochenende mit einem lecker Bierchen dabei, so, also ganz gemütlich durchgegangen, jedes Buch in die Hand genommen und dann gesagt, ach, das war von mir. Ja, möchte weg oder nicht weg. Ne? Und dann einfach, die weg sollten, haben wir nochmal sortiert. Die mit ISBN haben wir dann versucht, bei Momox zu verscheuern. Das haben wir dann auch gemacht. Ich habe so ein paar Euros dazu. Und ja, der Rest wurde dann entsorgt. Wir haben noch was gespendet für den öffentlichen Bücherschrank. Ansonsten, und dann ist so, ein Drittel ist weg. Ist schon wieder ein bisschen Platz. Und es wächst auch, fängt auch wieder an zuzuwachsen. Ich habe keinen Platz gekriegt, muss ich leider zugeben. Also in Anfang Ende letzten Jahres halt mit über Block, weil wir halt so einen Düsselblock noch halbwegs betreiben, dort zugekommen, zu sagen, wir tun jetzt ab und zu Bücher und vielleicht lesen wir die, bevor wir sie weggeben, nochmal durch oder erinnern uns wenigstens daran. Wir sind jetzt bei 75 Büchern, die wir dann rausgekickt haben und sowas. Aber genauso guckt man nach neuen Büchern, weil sie halt so billig sind, weil sie halt 50 Cent kosten und sowas. Und wir haben so viele Bücher locker auch schon wieder reingekauft. Also das hat das, also ja, man muss, Zeit vielleicht. Ich muss sagen, als Bibliothekar muss man, also es gibt natürlich Bibliothekare, die in Bibliotheken arbeiten, die halt alles irgendwie aufbewahren und die halt viel Platz, naja, nicht auch immer zu wenig Platz haben, aber deren Auftrag es ist, alles aufzubauen, aber die meisten anderen müssen einfach immer wieder auch aussondern, weil sonst ist alles voll. Ja. Und dann muss man sich diese Mentalität auch tatsächlich mal irgendwann angewöhnen, zu sagen, ja, weg. Ja. Es muss auch was weg. Und dann muss man sich entscheiden. Und da kann man nicht lange überlegen, sondern man sagt, okay, Man vermisst auch nicht jedes Buch. Ja, man macht doch mal, manchmal macht man auch einen Fehler. Man schmeißt auch mal ein Buch weg, wo man sagt, ach, schade. Aber es ist immer noch besser als dieses Messi-mäßige, lieber doch alles behalten, weil dann müllst du dir alles zu. Gut. Ja, aber das ist schön. Ich freue mich, dass er mir dieses Buch, das war ganz überraschend. Also kam einmal die Post. Ne? Deswegen wundere ich mich fast schon, dass er die Ausgabe da abgegeben hat. Aber gut, vielleicht möchte er auch mal neu kaufen. Ja, das gibt es ja auch bei einigen Leuten, die man öfter neu kauft. Er hat die elektronische Ausgabe und das reicht ihm. Okay. Ich habe auch nur eine andere Kritik, glaube ich, gefunden online, wo ein Physiker schreibt, dass er das ähnlich macht. Mhm. Der auch schreibt, findet bei jedem Mal was Neues da. Und er liest das halt dauernd und findet das total toll. Mhm. Und ich glaube, das zielt auf den philosophischen Gehalt des Buches. Mhm. Wobei ich zugeben muss, ich habe den nicht-philosophischen Gehalt des Buches zum Schluss einfach übersprungen, weil ich es ätzend fand. Das ist interessant, weil ich fand es umgekehrt. Nein, ich fand den philosophischen Teil jetzt nicht ätzend, also nicht genau umgekehrt, aber ich fand diese Beschreibungen eigentlich immer ganz erfrischend. Vielleicht auch so ein bisschen, weil mich diese philosophischen Teile schon mitunter ein bisschen angestrengt haben. Ich bin es auch nicht gewohnt, solche Bücher zu lesen, muss ich dazu sagen. Und da war das immer so ein bisschen entspannend, wenn da so ein bisschen schön Landschaft war und hinterher wird es ein bisschen, also wir spoilern jetzt auch, ne? Also wir sagen auch, was rauskommt, oder? Ja, ne? Ja. Also ich glaube, wir sollten die Geschichte eben kurz ein bisschen zusammenfassen. Also der Typ, also der Ich-Erzähler, seinen Namen habe ich vergessen, fährt mit seinem Sohn und einem befreundeten Ehepaar mit dem Motorrad, also der Sohn sitzt bei ihm hinten drauf, zusammen durch die USA, machen eine Tour. Irgendwann trennen die sich, also die Freunde fahren dann woanders, fahren wieder nach Hause, aber es war vorher so abgesprochen. Und er fährt weiter. So, und er, das ist wie gesagt auch eine Fahrt in seine Vergangenheit, weil er war vorher an der Uni, in seinem früheren Leben, das wird auch immer so beschrieben, das war ein ganz anderes Leben. Und da ist er dann psychisch krank geworden und das war aber auch eher so richtig so eine Psychose. Also er hat ja dann irgendwie den Zugang zur Realität komplett verloren. Und er nennt dieses frühere Ich, nennt er Phaidros. Und Phaidros ist ja eigentlich an der Frage zugrunde gegangen, also ich sag mal verrückt geworden, ich will es mal so ein bisschen platt ausdrücken, den Widerstreit zwischen zwei verschiedenen Weltsichten zu verbinden. Die Weltsicht, einmal die technisch-analytische Weltsicht und die romantische, gefühlsbetonte Weltsicht. Um es mal ganz, ganz platt, es wird ja sehr stark ausgeführt, also es ist jetzt nur ganz stark vereinfacht, um das in so eine Synthese zu bringen. weil er meint, eigentlich wollen beide dasselbe, beide Seiten. Und das, wie gesagt, das hat ihn damals, ist er halt durchgeknallt und dann kam er halt in die Psychiatrie und wurde mit Elektroschocks behandelt und dann war diese alte Persönlichkeit weg. Ja, und irgendwann, während er dann fährt mit seinem Sohn, denkt er auch immer nochmal an diese Sachen und er versucht sich zu erinnern und meint, das vielleicht zu Ende zu führen zu können. Oder er legt auch, wo Phaidros geirrt hat vielleicht. Und wird aber im Laufe der Fahrt auch immer ein bisschen seltsamer. Und irgendwann gibt es so eine ganz, fand ich sehr creepy, dann kriegt sein Sohn auch Angst vor ihm. Ja. Das ist dann relativ zum Schluss. Und das fand ich dann sehr, und dann sagt er auch, dann merkt er auch auf einmal, irgendwas stimmt nicht und sagt auch irgendwie, ja, es kann sein, dass du mit dem Bus nach Hause fahren musst und dass ich dann da bleiben muss, um ins Krankenhaus zu gehen. Irgendwann kommt das auch. Fand ich sehr, ein bisschen, also es passiert nichts Schlimmes, aber ich fand das so von der Stimmung her ein bisschen gruselig. Aber ich habe diese Landschaftsbeschreibung oder dieses, wenn er mit dem Motorrad immer, wenn er beschreibt, ne, was er da so macht und so weiter, fand ich eigentlich immer ganz nett. Das war mir so richtig entspannt, so weitschweifig, ruhig. Man konnte mal so ein Badewannenbuch dann, ne, den, so, oder wo man dann so schön, so langsam selber, man hatte das Gefühl, man kurvt selber so, der fährt ja auch nicht schnell, ne, mit seiner Maschine, als ob man selber so gemütlich da durchfährt. Gut, ist vielleicht halt eine Geschmackssache. Ja, einfach. Ja, man muss sich dann, glaube ich, dann will ich dann darauf einlassen oder das andere nicht sehen. Also mir schien das irgendwann nur noch ein Aufhänger zu sein für seine Unterrichtsstunden, die er dann genau. Abhält. Diese Reiseschule, wie hieß das, das der Begriff noch? Pakwa, Plagawakwa. Aquaplaning. Ich weiß es auch nicht mehr, aber es hat da auch noch einen speziellen Begriff, der aber auch nicht wirklich was heißt. Ja, das ist halt irgendwie so eine geschichtlich so eine Schule. Es gab wohl früher in den USA oder so oder in Amerika irgendwie so Schulen, die quasi von Ort zu Ort wie so ein Zirkus gereist sind und diesen Begriff benutzt. Ne, ich finde es auch eigentlich völlig egal. Ja. Also wir waren bei Phaidros und Phaidros, deswegen hatte ich relativ früh irgendwie gesagt, man müsste jetzt Platon lesen, habt ihr es glaube ich auch rübergeschickt und es hat aber mit Platon, ich kann kaum einen Bezug eigentlich herstellen. Also es gibt ein paar Sachen, die ähnlich sind, aber kann man im Grunde das gar nicht zu treffen. Jetzt wird er gelacht. Also Phaidros ist eigentlich ein Buch über Rhetorik und eigentlich spielen die Bücher, diese kleinen Bücher von Platon immer innerhalb der Stadt. Und die Philosophen leben oberhalb der Stadt und müssen runter zum Marktplatz, um sich mit dem gemeinen Volk auseinanderzusetzen, was da, also ob das, was sie da oben auf dem Hügel sich zu ersponnen haben mit der Alltagswahrnehmung, ob das passt. Das passt natürlich oftmals. Oder das gemeine Volk, was so rumlacht und keine Ahnung was. Rumschreit vor allen Dingen. Dass man es nicht auch ohne Schreien machen kann. Ne? Wenn es keinen Krach macht, dann ist es nichts. Ne? Wenn man nicht quietschen kann. Manche Leute müssen tierisch quietschen. Ne? Als ob es dauernd einen Anlass zum Quietschen gegeben würde. Das ist natürlich auch Quatsch. Der andere Tisch ist zu nass, wir können nicht noch weiter ausmachen. Man könnte ganz rüber gehen, aber ich glaube, da ist es auch überall sehr nass. Ja. Naja, wird schon. Also das ist eigentlich ein Setting und das spielt deswegen eine Rolle, weil das Setting für Phaidros ein spezielles ist. Das heißt, sie machen sozusagen auch eine Reise und zwar außerhalb der Stadt. Phaidros ist der Wolf, ne? Oder irgendwas mit Wolf? Hat er irgendwas mit Wolf zu tun? Das weiß ich nicht, aber es ist halt ein Rhetoriker, gegen den Sokrates sozusagen dann erstmal anläuft mit einer rhetorischen Rede. Ich muss mal mein Handy ausmachen, sonst haben wir das Internet. Achso, ich wollte nicht das ausmachen, damit es nicht macht beim Aufnehmen. Aber dieser Phaidros ist doch auch so eine Art Gebrauchsrhetoriker. Das ist irgendwie so eine andere Schule. Ich glaube, da ist dieser Anknüpfungspunkt mit diesen philosophischen Schulen. War das das oder verwechsel ich das mit irgendwas anderem? Die eine hat hinterher gewonnen, so ungefähr. Es hat einfach einen Grund, dass die beiden, also Phaidros und Sokrates, sich nicht in der Innenstadt auseinandersetzen. Das heißt, mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Ja gut, aber ich meine, er fährt ja auch raus. Nee, das sind um sich Achso, dann ist er also Platon, Sokrates und Phaidros. Phaidros, ne? Dann ist also er dann der Erzähler in dem Moment Sokrates, der dann mit Phaidros rausfährt. Sozusagen. Die Debatte bei den beiden ist, hilft mir Rhetorik, wenn ich, also wie ist das Verhältnis zwischen Rhetorik und sachlicher Analyse. Und da lassen wird es erstmal aufgebauscht. Genau. In unterschiedlichen Reden. Genau. Und Phaidros ist halt so dieser, der Rhetoriker, so ein bisschen der Polemiker, würde ich jetzt mal so modern ausdrücken, ne? Der sagt, ja, die Wirkung der Rede ist wichtig. Ja, ja. Und Sokrates sagt, nein, aber der Inhalt der Rede ist, also das Inhaltliche ist, so war, so war das. Und Sokrates hält zwei Reden, einmal das Gegenteil von der ersten Rede und so. Und die Quintessenz ist eigentlich, wenn du, also du kannst Rhetorik kaum gebrauchen. Du kannst damit versuchen zu imponieren, aber je mehr du das machst, desto schädlicher ist es eigentlich für eine sachliche Analyse. Und derjenige, der wirklich gut ist in seiner Sache, der braucht dafür dann keine Rhetorik mehr, weil er ist ja sehr gut in seiner Sache. Ja, und ich glaube, das kommt. Ich hatte manchmal beim Lesen des Buches das Gefühl, dass es so ein bisschen in den Binsen raschelt, ne? Dass dann so bisschen Binsenweisheiten ausgebreitet werden. Aber vielleicht, ich glaube, dass damals bei den alten Griechen, TM, dass dann das Rhetorik schon einen anderen Stellenwert hatte. Es war eben nicht nur die Kunst, gut zu reden und Leute zu überzeugen, ne? So wie bei uns PR-Leute Politiker trainieren, ne? Sondern wie heutzutage vermisst, ne? Also sondern es war ja auch schon so ein anderes, hatte einen anderen Stellenwert. Es war auch noch so an sich irgendwie noch irgendwas. Ich glaube deswegen, also für mich war das immer so ein bisschen beim Lesen, Rhetorik ist halt, wie man eine gute Rede hält, wie man Leute überzeugen oder auch überreden kann, also so Tricks und wie man sich darstellt und so weiter. So, das war immer so das Bild, was ich von der Rhetorik habe. Das ist aber wahrscheinlich ein modernes Bild, wo man Rhetorik heutzutage, also nur, in Anführungsstrichen, nur als Kunst, wie man auch gut spricht und so weiter. Also wenn du so eine PR-Agentur gehst als Politiker oder als Künstler und sagst, oder wie auch immer, ich sage, ich muss jetzt hier Reden halten, dann können die dich fit machen. Ne? Dann gibt es einen Sprachtrainer und dann gibt es jemanden, der dir die Rede schreibt oder der erklärt, wie du eine Rede schreibst, wenn du sie selber schreibst. So, ne? Also eigentlich ein Handwerk mehr. Ne? Aber es scheint damals auch noch einen anderen Stellenwert gehabt zu haben. Das war dann vielleicht schon so eine Art Wissenschaft, also vom Ansehen her. Es ist schon eine schwierige Kunst, aber das ist es halt. Und Rhetorik wird heute ja sehr gerne in den PR-Bereich geschoben, wo Leute sind, die. Ich denke da gerade so ein bisschen zum Beispiel an Peter Breuer, also über Twitter ist er ja bekannt, ja? Der also sehr in sehr kurzen, prägnanten Stoffen oder Sätzen sehr gut witzige Sachen unterbringen kann. Ich weiß nicht, ob er lange Texte schreiben kann. Letztens war auch mal ein längerer Text, den er da geschrieben hat, ist durchs Dorf gejagt worden. Fand ich dann von der Argumentationsleistung her eher schwach, also sehr schwach. Also im Kurzen, das, was man heutzutage so genial nennt, aber die längeren Texte, die haben mich dann wieder nicht überzeugt und sowas. Und da müsste sozusagen der Rhetoriker dann stark werden. Also wenn du heute wie die FDP dein Heil in Werberhetorik suchst. Ja. Das taugt kaum. Ja. Damit kann man, glaube ich, politische Inhalte jetzt nicht so unterbringen. Ich würde mal sagen, dass Phaidros dann mehr so eine mehr so ein plakatives Bild ist, ne? Von für etwas. Also ich glaube, also es gibt jetzt, sind wir uns eigentlich jetzt so den tieferen Inhalt, also dass der Typ jetzt diese alte Figur oder das alte Leben Phaidros heißt, ist jetzt für das Buch nicht unbedingt so wichtig. Nee, das ist es nicht, aber es ist halt die Frage, was das Ganze dann soll. Also warum nehme ich diese philosophischen Aufhänger? Warum schreibe ich dann nicht ein philosophisches Buch? Und insofern ist schon merkwürdig, es passt sehr viel einfach nicht zu dem, was Platon da niedergeschrieben hat. Und da ist Platon auch tiefgründiger. Es geht teilweise halt in eine andere Richtung. Schön. Schneller und zuchtiger sich. Und es hört halt auch sehr, sehr schnell auf. Und der große andere Bezug ist Heidegger. Ah, okay, Heidegger, da kenne ich mich so gar nicht mit aus. Ich weiß nur, er fand die Nazis toll. Und was ich schon mal von ihm, also was mir so untergekommen ist, war in meinen Ohren und Augen ein bisschen sehr verschwurbelt. Das haben wir Heideggern genannt früher. Weil wenn man je länger man Heidegger liest, desto mehr ist man geneigt dazu, Substantive zu Verben zu machen. Ah, ja. Und deswegen haben wir das Heideggern genannt, ne? Also das Nichts nichtet. Ja, genau. Hm. Und sowas. Und da ist man relativ fix dabei, dass man das selber irgendwie so anwendet. Das Bier biert. Das Bier biert gerade vor sich hin. Ja, Prost. Also wir können nicht so negativ reingehen und sowas, aber meine Kritik wäre da durchaus, man legt in die Dinge Eigenschaften hinein, ohne dass man das wirklich gut begründen könnte. Genau, also man müsste noch mal ganz kurz von der Geschichte her aufdröseln, also für die Leute, die es halt nicht gelesen haben. Sein Aufhänger ist, um diesen Gegensatz sehr plakativ zu machen, das finde ich, macht er jetzt vom Schriftstellerischen her ganz gut, der Herr Pfirsich. Nämlich, also er, also der Erzähler, fährt halt eine etwas ältere Karre und der pflegt die halt total gut. Und da wird auch in relativ langen Strecken im Buch immer erzählt, wie er dann den Vergaser einstellt und da klappert was und da muss man den Halbknäuel aus dem Knöften Kartöken rausnehmen und dann schleift er das mal eben ab und er kann das auch ganz gut. Und seine Freunde, die sind ganz anders, das sind mehr so die, und ich meine, ich jetzt nicht despektierlich die Apple-User, ne? Sein Kumpel, der sagt, ich will mich mit der Technik nicht befassen. Ich kaufe mir von BMW eine, also eine super tolle Karre, die beste, die es gibt, und dann soll die halt fahren. Und wenn die halt nicht fährt, dann ärgere ich mich natürlich, weil ich für das Ding so viel Geld bezahlt habe und dann gebe ich es in eine Werkstatt. Die andere, also seine Erzählersicht ist dann halt, man muss, wenn man Motorrad fährt, muss man schon wissen, wie die Maschine funktioniert. Man muss sie analysieren, also quasi im Gedanken zerlegen und beschreibt das dann nochmal, wie man so Fehler sucht und findet, ne? Wenn also die Maschine klappert, sage ich mal, und wie findet man raus, welches Teil das ist. Da muss man methodisch dran gehen, was man alles falsch machen kann, bla bla bla. Und da kommt er dran, dass er dann einen anderen Zugang zu der Technik hat, der auch irgendwie mit Gefühl aufgeladen ist. Ne? Er macht das ja nicht nur so ganz kühl technisch, sondern beschreibt das ja schon sehr sinnlich, wie er da an der Maschine arbeitet. Während dann aber seine Freunde, das ist das befreundete Ehepaar, auch sehr mit Kunst machen. Also ich habe mal gelesen, dass viele Leute, die sich so dieser romantischen Welt sich verpflichtet fühlen oder sich dazugehörig fühlen, nicht verpflichtet, dass die irgendwie sauer waren über dieses Buch, dass sie sich da verarscht vorgekommen sind, meinten, schlecht wegzukommen. Ich muss sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass die dabei schlecht wegkommen, weil er ja quasi dieser anderen Sicht genau denselben Stellenwert einräumt wie der technisch-analytischen Sicht, der er zwar angehört und die halt ein bisschen mehr Raum hat, aber er sagt ja immer, das ist beides wichtig, weil eines ohne das andere geht nicht. Wenn ich nur technisch-analytisch gehe, man muss natürlich bedenken, das war so Hippie-Zeit und so, ne, oder Anfang der Umweltbewegung richtig und so, dann habe ich ja nur noch Fabriken, grau und schlimm, das beschreibt er ja auch, ne, so dieses technische und hektische moderne Leben, bla bla bla. Sagt, wir brauchen das andere ja auch. So, ja, das war so ein bisschen so der Aufhänger und ich fand das an diesem Motorrad aufzuhängen, für mich zumindest verständlich und verständlich. Also da bin ich auch ins Thema reingekommen. Was ich aber noch sagen wollte, ein Haken von dem, was du gesagt hast, dass er Sachen in Dinge hinein interpretiert, fand ich ein bisschen sehr seltsam. Also es geht um den Begriff der Qualität, ne? Was ist denn jetzt Qualität? Was ist denn gut? Was ist denn gut? Er war ja Rhetoriklehrer und dann beschäftigte ihn die Frage, wann ist denn jetzt so ein Text gut? Also da gibt's viele Leute, zeigst vielen Leuten und die meisten Leute sagen, der ist gut. Aber warum? Ne? Und er merkt, es gibt eigentlich keine richtigen Regeln, ne, warum, wann so ein Text gut ist. Ne? So richtig Allgemeingültiges gibt es nicht. Und das führt ihn dann dazu, glaube ich, irgendwie zu glauben, dass in der Materie, in diesem Ding Qualität drin ist, als ob das da so irgendwie aufgeladen ist. Ist das vielleicht das, was du mit dem, wo du das also mit dem Heidegger angefangen hast, was du meintest? Ich habe ein Problem damit, das überhaupt Philosophie zu nennen, einfach. Also ich mit Heidegger, das macht Spaß, das ist auch durchaus intellektuell. Also es gehört schon einiges dazu, damit rumzudenken, wobei ich die Technikphilosophie nur am Rande behandelt habe. Die anderen Sachen habe ich einfach intensiver behandelt. Ich wüsste jetzt aber nicht, was das große Ding ist von Heidegger, was er je irgendwie so der Philosophie gebracht hätte. Das ist sehr subjektbezogen und das scheint mir als Philosophie gar nicht so richtig zu taugen. Aber hat er das quasi gemacht? Hat er quasi den Dingen, also den Entitäten also solche Qualitäten zugeschrieben, also dass etwas Qualität hat. Also ich würde immer sagen, das ist das, was ich als Betrachter interpretiere, dass es Qualität hat. Dass das Bier, ich als Betrachter, als Konsument, dem diese Qualität zuschreibe, aber in dem Buch zumindest wird immer so getan, als ob dieses Bier eine Qualität hat. Also dass da was innewohnt. Ja, er benutzt den Begriff der Technik halt, ob der heute, glaube ich, gar nicht mehr so intensiv behandelt oder verwendet wird. Also er hat halt auf der einen Seite die Naturwissenschaften und auf der anderen Seite die Technik. Und die Naturwissenschaft beschreibt halt zum Beispiel die Eigenschaften eines Schraubendrehers und wie viel Kraft ich anwende, um eine Schraube drehen zu können und wie viel mehr, um sie festzudrehen und weiß der Geier was. Das kann die Physik einigermaßen ganz gut beschreiben, ohne zu beschreiben, was jetzt ein Schraubendreher genau komplett ist. Und das, was dann das ausmacht, das würde in seine Technikphilosophie gepackt werden. Und das ist eigentlich unklar, wie man das einfach da hinschieben kann, wie man da derart da einen Objektbereich aufmacht, der für sich stehen sollte. Naturwissenschaften sind eher erklärbar als das, was er Technikphilosophie dann so nennt. Und die Frage, inwieweit das einfach zu sehr subjektbezogen dann eigentlich vonstatten geht und wo die Grenze eigentlich noch zu dem Objektiven ist oder der Übergang, sage ich mal, das ist alles ziemlich ungenau. Wobei, also ich kenne natürlich den Gegenstandsbereich, sage ich mal. Ja? Den kenne ich, hatte ich auch mal in einer ganz frühen Frühzeit, habe ich mal Informatik studiert. Und nie mit wirklichem Engagement, weil mir da natürlich genau das gefehlt hat. Also du hast eigentlich, es war nicht mehr ganz so schlimm wie ganz früher, wo jeder Freak, also unheimlich freakig sein konnte und er hat also sonst was für einen Job gemacht. Also Teamwork wurde immer wichtiger, aber es war noch eine Zeit, wo du verstärkt Freaks da darunter hattest. Das wird heute wahrscheinlich nicht großartig anders sein, aber also ein bisschen haben sich die Parameter verschoben. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich mal mit drei weiteren Informatikern in einem chinesischen Restaurant in Paderborn gewesen bin, was total super gewesen sind, weil es war über einem Sport Fitnesscenter. Ansonsten war Paderborn komplett tot, 18 Uhr, es war niemand mehr draußen und wir waren noch die einzigen Gäste in diesem chinesischen Restaurant. Das war also ein schönes Setting und ich war natürlich ein bisschen auf Quatschen aus und irgendwann dachte ich, stell's mal die eine Frage. Und die eine Frage war, ob die Leute das nicht verwundernswert finden, wie so etwas wie Informatik im Ganzen denn so funktionieren kann. Das heißt, du machst einen Quelltext und den weitest du eigentlich immer intensiver aus und daraus entstehen dann irgendwann mal diese Techniken, die wir heute so komplett selbstverständlich verwenden. Und ich glaube, danach bin ich selten so angefeindet worden, also von der Grundhaltung her. Sie gucken mich alle an, als ob ich irgendwie so gerade sonst was für eine Verschwörungstheorie aufgemacht hätte. Ist das nicht so, dass gleich grüne Männchen hier durch die Tür kommen und so alle mitnehmen? Bis einer dann sagte, nee, das verstehst du falsch. Wir machen Informatik nur, weil wir hinterher damit Geld verdienen. Mehr interessiert uns nicht. Also insofern verstehe ich ja das, wo es dann hingehen soll. Aber ich habe dann auch irgendwie die Kehrtwende dann gemacht und gesagt, okay, das ist dann nicht, du möchtest nicht so werden wie diese Leute. Du willst ja nicht den ganzen Tag vom Rechner hängen und irgendwas da zu programmieren. Wobei es mir dann auch nur so aussah, man hat programmiert. Und abends hat man sich sein Bierchen aus dem Kühlschrank genommen und war fertig. Und dann dachte ich, das kann es nicht sein, das ist jetzt nicht mein Ding. Es gibt natürlich auch Leute, die es anders machen. Bei mir hat es so ausgesehen, so dass ich gesagt habe, nö, du musst in eine andere Richtung. Und dann bin ich in eine andere Richtung gegangen. Für andere mag das okay sein. Und insofern würde ich jetzt da auch Leuten, die Informatik studieren, jetzt nicht irgendwie so einen Vorwurf draus machen wollen. Oder ich würde jetzt auch nicht versuchen, da eine Problematik reinzuwursteln, die für diese Leute dann nicht besteht. Ja, wobei diese Frage erinnert mich an eine Frage, die in dem Buch auch gestellt wird, nämlich da geht es um Mathematik und Geometrie. Da erzählt er so eine Anekdote, ein bisschen, wo, Moment, in der Mathematik gibt es die Axiome, heißen die Dinger, ne? Diese Grundannahmen. Also für uns als im Alltagsgeschäft ist halt so eine Grundannahme 1 plus 1 ist gleich 2. Und es gibt in der Geometrie ein paar Axiome, die meisten sind von Euklid. Und eins davon ist, Moment mal, wenn du eine Gerade hast und einen Punkt, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, eine andere Gerade durch diesen Punkt zu machen, damit die beiden parallel sind. So ungefähr war das, ne? So, und klingt für uns irgendwie ist natürlich irgendwie einleuchtend, aber in der Mathematik muss ja alles bewiesen werden, ne? Es muss ja immer einen logischen Beweis dafür geben, damit es stimmt. Und man hat es nicht geschafft, dieses Axiom zu beweisen mathematisch. Das hat nicht funktioniert. Bis man irgendwann mal gesagt hat, nee, man kann es nicht. Es ist nicht beweisbar. Es ist ein Axiom, das müssen wir einfach annehmen. Und dann hat man sich damit beholfen, indem man gesagt hat, naja, es funktioniert ja. Dieses ganze Theoriegebäude, was wir darauf aufgebaut haben, was daraus folgert, aus diesem einen Gesetz, aus dem Axiom folgert das, daraus folgert das und deswegen, es funktioniert ja, deswegen muss es stimmen. Und dann gab es einen Franzosen, glaube ich, ne, einen Mathematiker, der gesagt hat, okay, ich probiere mal aus, ich sage jetzt mal, dieses Axiom stimmt nicht. Es gibt vielleicht zwei Möglichkeiten, eine Gerade durch eine Linie zu ziehen, damit die dann zu einer anderen Gerade parallel ist. Und hat daraufhin eine eigene Geometrie entwickelt und die funktioniert auch. Also die funktioniert nicht in unserer Welt. Also ich glaube nicht, dass man damit irgendwas berechnen kann, was dann stimmt. Aber diese ganzen Formeln, das funktioniert. Und dann sind die sehr nervös geworden, weil nämlich dann kam noch ein Russe und ein Deutscher, die auch angefangen haben, eigene Geometrien zu entwickeln. Und dann wurden dann die Leute ganz schön nervös, die Mathematiker, weil letztendlich gab es nicht die Grundlage, es gab keinen Beweis dafür, dass die Mathematik, also die Mathematik ist ja quasi aus der Geometrie entstanden, dass die wir benutzen, die richtige ist. Sie ist vielleicht nur der richtigen sehr nahe, weil es gibt vielleicht unendlich viele Möglichkeiten, Geometrien zu entwickeln, die funktionieren. Also mathematisch gesehen, die logisch aufeinander folgen und wo ich Beweise machen kann. Und das fand ich ganz interessant. Ich musste da gerade dran denken, wo du das mit den Informatikern angesprochen hast. Ja, aber was machen wir denn da eigentlich? Was passiert denn da? Und dann kommt irgendwas dabei raus. Was machen wir? Was ist denn da? Was ist das in der Gesamtheit denn? Erinnerte mich jetzt so ein bisschen daran. Vielleicht jetzt eine ganz andere Richtung, aber ist eine Frage, die dann vielleicht unangenehm ist, weil man vielleicht auch als Informatiker macht, ja, das ist so und so und so und das funktioniert so und so und so. Der Computer ist ein Uhrwerk. Ein sehr unglaublich kompliziertes Uhrwerk, aber da müssen auch die Schräubchen an der richtigen Stelle sein. Sonst funktioniert es eben nicht. Und wenn es funktioniert, ist es richtig. Genau wie beim Motorrad. Ich muss mal eben kurz auf Toilette. Ich mache mal kurz auf Pause, okay? Ich war kurz Pipi machen, jetzt geht's weiter. Ich habe das Beispiel gar nicht, wahrscheinlich weil ich das Buch nicht ausführlich genug gelesen habe und sowas, dann nicht so ganz verstanden. Also es gibt in der Philosophie das klassische, die Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Das sollte wahrscheinlich irgendwie so das Gleiche sein wie das, was du gerade hattest, wobei es dann keine unterschiedlichen Geometrien, glaube ich, gab, die darauf aufgebaut worden sind. Das Ding ist da, um das zu prüfen, das nachzuweisen, musst du, glaube ich, praktisch daran gehen. Du musst es nachmessen. Wenn du das in Zweifel ziehst, dann hol auch dein Geodreieck raus und mess nach. Und jede andere Strecke, das ist die Annahme, wird länger sein. Ja, Moment, du kannst ja nicht, das ist das Problem. Also die Strecke zwischen zwei Punkten kannst du noch messen. Aber zum Beispiel die Fläche eines Dreiecks kannst du nicht messen, die musst du ausrechnen. Du kannst messen, aber musst dann ausrechnen. Und dann bist du auf die Geometrie angewiesen. Dann musst du rechnen. Dann muss es Gesetze, Formeln geben, mit denen du das dann ausrechnest. Das ist nicht so schlimm. Ja, aber stimmt die Formel? Das wirst du ja, beim Flächeninhalt eines Dreiecks kannst du das ja dann ja auch ausrechnen. Wahrscheinlich, also du musst du musst eine Formel haben und ob die Formel stimmt oder nicht, weißt du nicht. Du musst es dann quasi glauben. Und du brauchst es eigentlich nicht zu glauben, zumindest ist das der klassische Ansatz, weil, dass es diese Formel gibt, dass sie funktioniert, hat man mathematisch bewiesen. logisch, mathematisch bewiesen. Wenn das ist, wenn das stimmt, wenn dieses Axiom stimmt, dann stimmt das auch, weil das stimmt und dann oder zwei Axiome stimmen, deswegen muss das und das auch stimmen, daraus kannst du alles draus entwickeln. So habe ich das verstanden, hat sich der ganze Kram, den wir auch in der Schule gelernt haben, in Mathematik, hat sich das alles entwickelt. Das hat man alles, dieses Herleiten, das habt ihr schon auch gemacht in der Schule. Ja. Ne? Genau das ist es. Ne? Du kannst herleiten, dass wenn du die Fläche eines Dreiecks berechnen willst, warum diese Formel, die du dafür benutzt, warum die richtige sein muss. Aber wenn natürlich die Grundlage, also ich persönlich glaube nicht, also ich glaube schon, dass die Geometrie, die wir benutzen, die richtige ist. Ich glaube jetzt einfach mal dran, weil das mir mein Alltagsverstand sagt, aber es funktioniert ja auch in unserem Leben, deswegen ist es ja auch in Ordnung. Ne? Nur ja, das ist ein anderer Ansatz. Ne? Wir brauchen das nur, um auszurechnen, wie ich meine Garage bauen muss, und wenn ich mit der Mittel die Garage hundertprozentig so bauen kann, wie es gewollt ist, dann ist doch alles super. Ja. Und es wird nicht halt ab morgen irgendwas anders sein. Wobei wir wieder bei dem Informatik-Ding sind, das war ja auch mein Ansatz. Also, wir haben doch gar keine Gewissheit, dass nicht morgen alle Computer irgendwie sagen, Windows machen wir nicht mehr. Ja, wir haben keine Lust mehr. Dieses W da, das gefällt uns überhaupt nicht und sowas, deswegen alles mit W machen wir nicht mehr. Und das ist halt auch für Informatiker kein Diskussionsgegenstand. Ich kannte auch eine Anekdote, dass zum Beispiel, das ist viele, viele Jahre her, dass, da hatte ich da mal gelesen, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, wie die Steuerung eines Tomahawk-Marschflugkörpers der NATO funktioniert. Weil das so komplex ist. Nochmal was? Tomahawk-Marschflugkörper, ne? Also die Amerikaner immer gerne irgendwo hinschießen, ne? Ja. Halbe Tonne Nutzlast, Sprengstoff oder halt sogar einen taktischen Nuklearsprengkopf. Und das Ding fliegt ja nicht einfach nur so durch die Luft, sondern das Cruise-Missile, die Kurven ja so, der hat dann so seine Route so kurz über den Boden, kann der fliegen und so, ne? Das ist ja der Trick bei diesen Dingern, ne? Und wie die Steuerung funktioniert, softwaremäßig, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der weiß, wie es funktioniert, weil es so komplex ist, dass man das so sehr aufsplitten musste in Teams. Aber es gibt es gibt natürlich Leute, die dann organisatorischen Überblick haben. Es funktioniert ja auch, nur es gibt halt keinen, der wirklich genau sagen kann, wie es geht, weil es so kompliziert ist, dass es so zergliedert ist in einzelne Teile, ne, in Teams und Unterteams und ne, jeder steuert seinen Bereich dazu. In Simple, also ich habe seit, keine Ahnung was, 98, da habe ich, glaube ich, PostMe verwendet als E-Mail-Programm und da gab es immer Zitate drunter und sowas. Und ihm hat man dann Zitate gesammelt. Und ein Zitat ist gewesen, nach den Gesetzen der Physik kann eine Hummel nicht fliegen, aber Gott sei Dank weiß die Hummel das nicht. Stimmt übrigens nicht. Also übrigens haben das raus, oder was? Nein, es ist stimmt nicht, dass eine Hummel, das ist eben auch eine urbane Legende. Ja, also eine Hummel kann auch nach den Gesetzen der Physik fliegen. Das funktioniert, ja. Das Ding wäre einfach nur, dass du nicht genug Berechnungen angestellt hast oder sowas. Oder dass du nicht alle Wirbel, die zum Tragen kommen. Ja, es ist halt eine Anekdote, dass das irgendwann mal irgendein Pilot jemandem erzählt hat und dann ging das halt immer so weiter. Klingt ja glaubwürdig, ne? Ja, ist eigentlich eine schöne Geschichte, aber... Stimmt überhaupt nicht. Das ist ja, ich dachte wenigstens 98 hätte sie mal gestimmt oder sowas. Nicht mal das... Nicht mal das. Ja, aber damals hat sie gestimmt, weil man dran geglaubt hat. Das Ding ist perfekt, es beschreibt natürlich perfekt irgendwelche Gegebenheiten, mit denen man zu tun hat. Irgendwelche Leute kommen mit dir in Streit oder behaupten irgendetwas unter Ausschluss von irgendwelchen anderen wirksamen Dingen, die berücksichtigt werden sollen, aber die sind dann unangenehm oder keine Ahnung was. Und deswegen sind die mal sauer darüber und wenn du dann da ankommst, ja, aber dann muss man das und das ja erstmal bedenken und sowas, dann kommst du da drauf. Also die Informatiker kamen natürlich irgendwann mit ihrem eigenen Scheiß, den sie für toll oder interessant oder keine Ahnung was fanden, bei uns eins dann dachte von wegen, also jeder der drei, die da mitgewiesen sind, hatte, glaube ich, Rechenleistung von seinem Rechner zur Verfügung gestellt, um irgendwelche Sternenbilder abzugrasen nach SETI, ne? SETI-Projekt. Und sahen da irgendeinen Sinn dahinter. Und ich dachte mir, was jetzt ernsthaft? So eine Scheiß-Urkunde, die ja irgendjemand zugeschickt hat, wegen dieser Rechenleistung an die Wand getackert, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Vor allem, man konnte auch schon relativ früh Teile seiner Rechenleistung, also des Rechners, zur Verfügung stellen, um für die Krebsforschung zu rechnen, weil da nämlich auch sehr komplexe Rechnungen notwendig waren. Also etwas, was ich denke, also ich würde es mal behaupten, man muss immer vorsichtig sein, wenn man mit einem Philosophen, ja. Ich würde mal behaupten, dass das wenigstens so ein Tacken nützlicher ist, um irgendwelches Rauschen aus dem All danach durchzurechnen, durchzusehen, ob da nicht vielleicht doch ein Hello World von irgendwelchen Aliens ist. Das ist ja die Frage, was du machen willst. Du bist nicht verpflichtet dazu, dauernd irgendwelche moralischen Handlungen zu vollführen. Das ist nicht das Ding. Nee, aber um stolz drauf zu sein, also wenn ich theoretisch mir eine Urkunde an die Wand hängen kann und da steht, ey, du hast mitgeholfen, sag ich mal, weiß ich nicht, Leberkrebs zu heilen, das fände ich schon cooler als, hey, du hast wobei, angenommen, wenn da steht, du hast mitgeholfen zu entschlüsseln Hello World von Beta Taurus 7, okay, wäre auch cool. Also aber die haben wenigstens Zwischenergebnisse, glaube ich, bei der Krebsforschung. Ja, der hatte auch Zwischenergebnisse, dass da nichts war. Ja, immerhin. Also sie können beruhigt schlafen. Die Jungs waren dann komischerweise teilweise im Alltag schon nicht so ganz fit. Wo andere dann, ja, also irgendwann kam der von einer, also mein Bekannter damals von einer Reise, ich muss den Namen jetzt sagen, aber der hört meinen Podcast eh nicht. Nimm den Horst. Ich nenne ihn Horst. Horst kam von, das passt, Horst kam zurück von einer Reise nach Asien, keine Ahnung was und sowas, mit voller Stolz, weil er am Strand halt einen alten Chinesen getroffen hat, der ihm erzählt hat, er könne seinen Namen Horst ins Chinesische übersetzen und dann würde er halt ein Bild malen mit den chinesischen Buchstaben für Horst. So, und dieses Bild tackerte auch, also neben die Urkunde tackerte er dann sein Horstbild. Und von wegen erzählte mir ganz voller Stolz von wegen, was er da. Und ich gucke mir dieses Bild an und ich sage, okay, das sind 4 Zeichen. Ne, Moment, jetzt wären es 1 A, O, R, es wären es 5 Zeichen. Im ersten würde ich ein H erkennen, im zweiten, das sieht sehr rund aus. Also da stand einfach nur Horst mit ein paar Kringeln und sowas. Und ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, ob das Chinesisch ist, aber ich sehe dann Horst. Und er guckt das an. Vollkommen Unglaube. 2 Minuten guckt er sich das Ding an und sowas. Und tatsächlich, das nächste Mal, wo ich da war, war das Bild dann weg. Und auch das von seiner Freundin aus daneben. Mit einem komischen Tee anfangen und dann, ja. Also, wie gesagt, das hat dann wieder mit dem Buch insofern zu tun, ja. Du hast natürlich, ich sag mal, zumindest 2 Herangehensweisen. Also das mit dem Wissenschaftlichen würde ich streichen. Das würde ich aus dem Buch streichen. Da hat man mit dem Buch auch weniger Problematiken. So funktioniert das nicht. Und wenn, dann lese doch bitte Heidegger. Und zum Thema Wissenschaft hätte ich auch noch mal ganz kurz was. Ja. Phaedros hat ja zuerst, war ja Naturwissenschaftler. War der Physiker oder Chemiker? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Naturwissenschaftler, also Haare zur Naturwissenschaft. Weil er so getrieben war von dem Wunsch, da irgendwie die Wahrheit rauszufinden, ne? Die letztendliche Wahrheit. Und war enttäuscht, dass das nicht funktioniert. Dass nämlich immer für alles, was er entdeckt hat, immer wieder neue Fragen aufkamen. Und dann, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, so what? So ist das. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft hat ja nicht den Anspruch, jo. Wissenschaft hat ja nicht den Anspruch, die letztgültige, oder sag mal so, die hat vielleicht das Ziel, so als theoretisches, als Wunsch, die letztendlich die Wahrheit irgendwann rauszufinden, aber es ist doch klar, dass du dich der Wahrheit immer nur annähern kannst. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach Wissenschaft, so wissenschaftstheoretisches Grundwissen, das ist Wissenschaft, ne? Also du kannst ja, du kannst schon Dinge beweisen, so ist es nicht. Ja, aber du kommst nicht alles auf einen Grund, du kannst nicht die Weltformel, es gibt die Weltformel nicht, oder es gibt dieses, ja, oder theoretisch gibt es sie, aber du weißt, was ich meine, ne? Du kannst nicht sagen, ich kann jetzt mit den Teilchen da das Quark, so ein Higgs-Bosom oder was auch immer finden. Wir sind weiterhin bei dem, was wir eben gesagt haben. Wenn du irgendetwas als die Wahrheit hinstellst, also das heißt, also das Richtige bezogen auf den und den Gegenstandsbereich, machst du natürlich ab da schon einen Fehler, wenn du nicht alle relevanten Einflussgrößen drinne hast. Ja, aber die hast du ja nie. Also das ist ja, deswegen heißt es ja auch immer Theorie. Zum Beispiel die Evolutionstheorie ist eine Theorie, weil sie kann letztendlich niemals zweifelsfrei bewiesen werden, Sie ist allerdings schon, es gibt so viele Dinge, die darauf hinweisen, dass es wohl stimmt, dass man davon ausgeht, die wird's, das wird wohl so im Großen und Ganzen stimmen. Aber deswegen stellst du immer eine Theorie auf und die ist immer nur so lange wahr, wie sie falsifiziert wird. Und du musst immer damit rechnen, dass sie falsifiziert wird, weil nur so gibt es Erkenntnisfortschritt. Das ist meiner Meinung nach Erkenntnistheorie ist das doch eigentlich. Und er geht davon aus, war dann so naiv zu glauben, ja, ich mache jetzt ganz viel Naturwissenschaften hier und dann weiß ich hinterher, wie die Welt funktioniert. Das Problem ist, gerade wenn das um den Begriff Wahrheit geht, die Grundlagen der Physik finden sich in der Philosophie. Und das macht an gewissen Dingen, bei gewissen Dingen gibt es ein Problem. Und das ist eigentlich auch das Problem dieses Buches, weil Naturwissenschaft eigentlich als Grundlage für Wissen herhalten muss. Und jedes Mal, wenn du mit Wahrheiten zu tun hast oder mit Schwierigkeiten bei der Wahrheitsfindung, der im Grunde nicht die Naturwissenschaften sind, schwimmt das Ganze schon wieder. Hast du ein Problem und sowas. Und dann wenn du von dem Standpunkt dann sagst, von wegen, ja, dann haben wir auch ein Wissensproblem und so, was machst du halt den nächsten Fehler? Also, dass du eine falsche Kategorie wählst für das Problem, was du gerade hast. Also das mit der den Fehler macht dann ja der Erzähler. Ne? Also, ich sehe gar kein Problem da drin. Das ist einfach so. Also, wir versuchen uns dem Wissen oder der Erkenntnis, wir können uns nur der Erkenntnis annähern, immer wieder. Also, zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich, weil wir immer damit rechnen müssen, dass jemand kommt und sagt, hey, Moment mal, was du gesagt hast, stimmt nicht ganz. Also, oder es stimmt gar nicht, aber meistens ist es so, stimmt nicht ganz. Und dann wird es wieder ein bisschen genauer und man kann nur hoffen, man bewegt sich immer nur so in die Richtung der Welt, der Erkenntnis, wie die Welt funktioniert. Sagen wir mal bei der Physik, bleiben wir mal bei der Physik mit den Teilchen, dann gibt's dann die Stringtheorie und dann gibt's dann wieder etwas, was zeigt, ja, dass die Stringtheorie könnte ja dann doch stimmen, ne? Dann häuft es sich da so ein bisschen an. Es kann aber auch sein, dass dann irgendwann auf einmal in Genf, dass sie dann da so ein Teilchen durch die Gegend schießen und sagen, ja, Moment mal, das ist jetzt ein Pfirsich-Boson, und auf einmal ändert sich wieder, also es ändert sich natürlich nichts. Es ist, ich denke schon, es ist so, wie es ist, aber nur unsere Sicht darauf ändert sich. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann aufhört, dass sie irgendwann sagen, so, wir machen jetzt hier Feierabend, wir wissen jetzt alles. Wir wissen jetzt genau, wie die kleinen Quarks und Bosone und wie sie alle heißen sind und wie die sich verhalten. Jetzt wissen wir, jetzt machen wir Feierabend, tschüss, war schön mit euch. Glaube ich nicht, weil es wird... Die Wirklichkeit scheint so, oder wahrscheinlich sind es wir, nicht die Wirklichkeit, sondern wir Menschen gar nicht in der Lage, das zu begreifen, letztendlich. Deswegen müssen wir immer weitermachen. Das ist keine Frage des Glaubens, ja. Das ist ja eine Frage, des Gegenstandsbereichs. Und wir haben halt mit Gegenständen zu tun, die... Was meinst du mit Gegenständen jetzt in dem Zusammenhang? Naturwissenschaftlich, also die Gegenstände, die jetzt die Naturwissenschaft zum Beispiel jetzt erstmal inne hat, das sind Dinge, die offensichtlich gesetzmäßig vonstatten gehen und wir erklären uns das. Und da hast du die erste Frage oder die grundlegende Frage, weswegen sollte der Weg, wie wir uns das erklären, derjenige sein, aufgrund dessen diese Dinge so miteinander harmonieren oder nicht harmonieren. Und diese Frage ist schon mal schwierig zu erklären. Das heißt, also du kannst nicht abchecken, ob du kannst nicht immer bei allen Gegenständen, das ist schon wieder schlecht ausgedrückt, also du kannst nicht bei jedem Ding ausschließen, dass sie noch irgendwas einwirkt, was Dinge so verhalten lässt, wie sie sich verhalten. Das kannst du kaum ausschließen. Wir haben natürlich jetzt Messgeräte, die sehr viel einfangen können, was wir mit unserem normalen Sinn nicht wahrnehmen können. Und es funktioniert dann trotzdem noch. Und wir können einfach nur sagen, Physik ist das, was erklärt, was für uns die Sachen richtig erklärt. Und für uns heißt für das, was wir Vernunft nennen. Und das kommt halt daher, wie der Mensch so denkt. Oder wie die Grundausstattung, wie das Betriebssystem, ich nenne das gerne das Betriebssystem, weil das in Zeiten von Computerzeitalter viel leichter verstanden wird, wie das Betriebssystem gewisse Dinge einfach vorhersieht, dass sie halt funktionieren sollen. Ich meine, da sind wir ein bisschen raus, weil wir halt auch Sachen einbauen können, die wir gar nicht wahrnehmen können, sondern nur Geräte für uns darstellen. Und da funktioniert es trotzdem noch. Ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also zum Beispiel Heisenberg, Unschärfe, Relation und so weiter, in der Quantenebene wird es dann ja auch irgendwann schwierig. Also dann können wir gewisse Dinge qua Definition nicht mehr richtig messen zum Beispiel. Also das irgendwann entzieht es sich ja diesem ganzen Ding. Ja, das Grundlegendste ist, warum ist das Betriebssystem bei Menschen die Logik? Oder warum ist es nicht irgendwas anderes? Die Frage kannst du nicht klären. Das okay, halt verstehe ich. So. Erstmal ist das so und darauf hingehend funktioniert das. Aber du hast etwas anderes vor dir, wenn es um, also ich meine, die Physik kümmert sich um Gesetzgebungen, aber naturwissenschaftlicher Art, also die wir der Natur zu schreiben, die haben wir nicht gemacht. Können die eigentlich auch nicht verändern? Nee, also wir können nur versuchen rauszufinden, wie die Gesetzmäßigkeit ist. Und ich persönlich zweifle daran, dass wir überhaupt in der Lage sind, alles auf die Bücher der Natur oder die Gesetzmäßigkeiten alle restlos aufzudecken, weil sie so kompliziert oder komplex zu sein scheinen, also komplexer, als wir überhaupt in der Lage sind, sie wahrzunehmen. Ja, aber das liegt an dir. Das ist ja dein Glaube, das ist ja dein Problem. Ja, ist schon klar. Du hast als Zehnjähriger auch nicht gedacht, dass du mal heiratest und einen Sohnemann hast. Also, ich gehe nur davon aus, einfach nur, das, was Wissenschaft auch tut. Und von der Wahrscheinlichkeit, ja, es ist zumindest den Bereich, den wir so abdecken oder sowas, oder wie lange es die Menschheit noch gibt, könnte man ausrechnen. Ja. Ob es wahrscheinlich ist, oder was die Menschen noch herauskriegen können, solange es sie noch gibt. Problem ist natürlich die Erkenntnis der Menschheit, das wäre interessant. Das ist aber Problem ist, mit welcher Mathematik willst du das ausrechnen? Ist das denn dann die richtige Rechnung? Also erstmal Wahrscheinlichkeitsrechnung, was aber das ist da kaum. Aber das ja eben, das ist auch eine Mathematik und ist es denn überhaupt die richtige? Das sind wir wieder. Gut, also eigentlich ist das, aber das Buch selber ist ja fängt ja jetzt eigentlich an weniger hohen Menschheitsfragen an. Ich fand es zum Teil, also obwohl mich das diese philosophischen Teile durchaus herausgefordert haben, manchmal erstaunlich flach. Also diese Idee, also er hat diese Gegensätze, ich will es jetzt nicht unbedingt naturwissenschaftliches Denken, aber so dieses analytische Denken, ne, und das romantische Denken. Und das wollte er dann in, das war die Qualität, ne, mit der das, was war das noch? Er hatte dann so einen übergeordneten Begriff, was war das noch? Da hatte er doch so eine Zeichnung drin. Warte mal, vielleicht finde ich die. Weißt du es noch? Nee. Da ist es dann so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen abgedriftet. Okay, Phaedros ist ja auch faktisch abgedriftet. Ach, was war das noch? Fuck, halt mal eben. Ich suche mal eben. Ja, da kann ich eben noch sagen, was ich so merkwürdig fand. Also, die Problematik, wenn man sich mit Philosophie befasst, Philosophen glauben eigentlich kaum, dass man Philosophie in einem Roman gut reinpacken kann, weil ein Roman wie Rhetorik halt sehr viel Brimborium drumherum hat und das Sachliche dann vernachlässigt oder es geht halt irgendwie so unter. Du hast es gefunden? Ja. Qualität ist es. Also es gibt. Das hätte ich jetzt auch noch sagen können. Ach, du hast die. Ja. Also es gibt dann die romantische Qualität und er nennt das die klassische Realität. Ja, also ich weiß nicht, das fand ich alles also ein bisschen sehr schrecklich. So, ich fand es auch sehr. Ich will mal wieder mal hin. Vielleicht. Ich glaube, es scheint ein bisschen leiser geworden zu sein. Moment, du warst ein bisschen lauter. Ich fand das ein bisschen sehr seltsam, weil ich glaube, das ist genau dieses. Das habe ich gerade schon angesprochen. Ja, was diese will das Vorstellung, Buch? Die Vorstellung, dass Qualität den Dingen inhärent ist. Ja. Also dass es dem innewohnt. Ja. Das oder immanent ist der. Inhärent, was ist der richtige Ausdruck, weiß ich nicht. Aber in dem innewohnt. Und das ist etwas, was ich absolut, da bin ich absolut nicht mehr einverstanden. Das ist Qualität ist, was ich dem anhafte. Ja. Ich kann sagen, dieses Bier zum Beispiel, für mich persönlich ist das qualitativ. Ist Qualität da dran. Mir schmeckt das Bier, ich finde es gut. Teils. Aber so wie er es macht, funktioniert es nicht, glaube ich. Also natürlich kann, wir beschreiben mit Qualität die Eigenschaft eines Gegenstandes, die in gewisser Weise hervorstechend ist. Ah, Moment, ja, ist Qualität. Also der Geschmack ist von Bier, den interessiert jetzt den Menschen. Ich weiß nicht, ob ein anderes Wesen darauf Wert legt. Ja, eben, dann ist, aber Qualität ist doch also ein etwas, Schwein, was ich trinkt, dem, ja. trinkt Bier und ist besoffen, ich finde es super. Wir trinken es ja auch. Aber ich meine, das ist doch etwas, was wir dem zuschreiben. Das ist also ich weiß nicht, ob ein Schwein Jeverleit trinken würde. Nur weil es nach Bier schmeckt. Ob ein Schwein Warsteiner trinken würde. Ich muss noch mal müsste man mal empirisch herausfinden, ja. Das wäre wieder die klassische Rede. Ich muss noch mal eben auf Toilette. Ja. Jetzt läuft es wieder. Jetzt läuft es wieder. Also ich weiß, wo ich eben anschließen wollte. Und das war die Grundannahme des Buches, was auch dazu führt zu fragen, was eigentlich ein Buch mindestens machen soll oder nicht machen soll. Aber die Grundannahme war, ich habe eben schon gesagt, ich glaube, die Grundannahme ist, dass hier von Naturwissenschaften immer ausgegangen wird, auch in Feldern, wo die Naturwissenschaften nicht sozusagen der Gerichtshof ist, der gerade irgendwas entscheidet und sowas. Das macht das Ganze zu einem Problem. Wenn ich ein Thema in einem falschen Kontext versuche zu behandeln, wird sowieso rauskommen, es ist Quatsch. Was eben noch dazu spielte, war die Frage, die hier auch falsch beantwortet wird, glaube ich. Es wird in dem Buch, glaube ich, davon ausgegangen, Subjektivität und Objektivität sind unterschiedliche Dinge. Und das ist, glaube ich, falsch. Was du eben auch sagen wolltest, also von wegen, ich bestimme das. Ja, ich bestimme es nicht immer. Also, das Ding ist, es gibt sowas wie Subjektivität, es gibt sowas wie Geschmack. Ich finde irgendwas schön und das ist nicht unbedingt wissenschaftlich schließbar, weswegen das jetzt so ist. Und es gibt objektive Dinge. Das Ding ist, diese Dinge sind halt philosophisch gesehen nicht bloß subjektiv. Etwas, was nicht bloß subjektiv ist, ist objektiv. Also solange es richtig ist, irgend sowas. Ja, also das, was objektiv ist... Kannst du das mal mit einem Beispiel unterfüttern? Etwas, was objektiv ist, ist natürlich auch subjektiv. Ja. Weil ich muss also es wenn ich einen Schraubendreher nehme und umdrehe, dann ist es objektiv offensichtlich so, dass sozusagen im Glücksfall das funktioniert, dass die Schraube sich mitdreht. Das ist natürlich auch für mich subjektiv der Fall. Ja. Es spielt da gerade überhaupt keine Rolle, weil ich sowieso davon ausgehe. Aber es ist nicht getrennt. Sagst, ich habe nicht das Gegenteil. Ja. Ich habe nicht etwas, was objektiv so ist. Und subjektiv sage ich, das wäre eine totale Verkehrung des Gesamtsystems, wie es denn funktionieren soll. Wenn ich objektiv etwas habe, das anders funktioniert als subjektiv, dann bricht das menschliche Denken in sich zusammen. Das ist das Problem, was die Physiker haben, wenn sie sagen, offensichtlich haben wir hier zwei Theorien, die funktionieren sollen. Das kann nicht sein. Ja, warum kann denn das nicht sein? Weil die Philosophie sagt, für die Physik, wenn du nur die Physik nimmst, hat die Physik da wenig dagegen. Ich kann sagen, genau, ist Licht jetzt ein Teilchen oder eine Welle? Ne? Es ist ja beides. Es wäre für die, zwei Beweiswege, doch. Zwei Beweiswege für das Gleiche. Nee, es sind nicht zwei Beweiswege. Du kannst beides, du kannst beides beweisen. Es gibt ja das Doppelspaltexperiment, das haben wir in der Schule ja auch sogar gemacht. Das finde ich auch ein bisschen sogar immer ein bisschen wirklich irre, dass man tatsächlich solche Experimente, da brauchst du nicht unbedingt den Teilchenbeschleuniger da in Genf für, da unten, sondern du kannst dieses quasi zu Hause machen und kannst nachweisen, dass beides stimmt. Also dass Licht sowohl eine Welle ist als auch ein Teilchen. Und das ist, die Physik würde sagen, ja. Das stimmt. Verstehe ich dich richtig. Ne? Also es ist die Philosophie, die sagt ja, aber eins muss stimmen. Eins muss stimmen. Beides kann nicht stimmen. Oder ist das so? Oder? Du brauchst die Philosophie, um... Also es scheint ein Widerspruch darin zu liegen, zu sagen, es gibt zwei Beweise. Es gibt beides. Es ist, ich kann sagen... Für genau dasselbe. Ja genau, es ist, der Baum ist gleichzeitig etwas grün. Kann ich... Der Baum ist grün und gleichzeitig blau. Ja. Das scheint nicht zu gehen. Ja, aber in der Physik gibt's das. Genau. Ja, dann beschreibst du, glaube ich, unterschiedliche Dinge einfach. Nee. Also Licht ist... es gibt einmal die Betrachtungsweise von Licht, dass es Teilchen sind, Photonen. Und es gibt die Betrachtungsweise, dass es eine elektromagnetische Welle ist. Und es funktioniert beides. Ja, aber also du kannst nicht... Es ist bisher nicht gelungen... zu sagen, dann ist es doch weil dann würde das andere ist ja wohl in der Physik. Aber ich würde erstmal sagen, es ja, sind kümmert euch um euren eigenen Scheiß erstmal. Es sind unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also das gleiche Musikstück kann für einen Menschen natürlich nervig sein und schön. Ja, ja. da kann das Musikstück jetzt nicht führen. Ne? Das sind andere Sachen, die gerade irgendwie so seltsam sind und sowas. Deswegen schlecht hinzusagen, aber die Musik ist jetzt schön oder die Musik ist jetzt nervig, ist halt oftmals auch relativ. Und das hängt halt mit der Genauigkeit der Betrachtung zusammen. Das heißt, wenn du verfrüht einfach irgendein Urteil fällst, mag das relativ falsch sein. Es mag in einem menschlichen Kontext völlig okay sein, weil nur Urteile bis zu einem bestimmten Grad gerade passend sind. Es gibt ja dieses Klassische, ne? Willst du dich mit einem Mann gut unterhalten an der Theke? Also wenn sollen Männer sich gut unterhalten, wenn du willst du Freundschaften an der Theke schließen, die ersten 10 Minuten stimmst du einfach nur zu, was der andere da sagt. Mhm. Ist total super. Ach, so machst du das. Es ist total super zu sagen, nee. Du, also es stimmt übrigens alles, was du sagst, stimmt übrigens. Es ist total super zu sagen, nee. Also ich glaube, da liegt es jetzt total falsch. Aha, ja. Ja, also super. Das kannst du auch immer machen und sowas. Und Männer steigen darauf ein. Das ist auch das Geile. Wenn du dich jetzt hier am Hürigen Take, da stellst du sowas und du sagst, ich glaube, die Bayern packen das dieses Jahr nicht mehr mit der Meisterschaft. Ich glaube eher, dass jemand versucht, mit dir in Diskussion zu kommen, ja, als dass jemand sagt, der will mich verarschen. Ja. Aber Düsseldorf weiß ich nicht, da kommen wir schnell darauf, dass man verarscht und sowas. Aber um da wollte ich eigentlich hin zu sagen, also es gibt halt Einzelsachen, also das Subjektive driftet dann nur auseinander, wenn ich wirklich eine falsche Wahrnehmung habe. Das kann natürlich auch auf sonst was für, ich kann ja auch irgendwie so gerade gestört sein, peng. Mhm. Klar, aber ich gehe in der Philosophie eigentlich von einem Erwachsenen aus, der ungestört ist und sowas und bei denen das ähnlich funktioniert. Der kann das, ist in der Lage, das zu verstehen, was ich da gerade heranziehe. Ja, also da muss ich sagen, was das angeht, selbst dieses ungestört sein ist ja auch wieder ist sehr relativ. Ich sage immer, das ist so ein, mehr so eine statistische Herangehensweise. Es gibt in der Menschheit oder in der Gesellschaft halt so einen gewissen Erkenntnisraum, den wir für uns als wahr, wo uns darauf geeinigt haben, dass er so ist. Nee, ich glaube, du hast es herangeführt. Du hast das schon erläutert, dass gewisse Sachen richtig sind. Du hast bloß in der Naturwissenschaft. Es gibt aber Menschen, die das auch trotzdem immer noch komplett ab. Also Verschwörungstheoretiker oder halt. Ja, Leute, die in Warnsystemen leben, die lehnen das komplett ab. Die können auch völlig konträr dazu und das glauben wir auch völlig fest und so weiter. Also die bezeichnen wir dann als krank. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Nee, ja, Ken Jebsen würde ich auch nicht als krank bezeichnen. Stimmt, stimmt, ist er ja. Gewieft teilweise auch. Ja, stimmt, krank ist was anderes. Das muss ich mich selber korrigieren, weil krank ist, wenn jemand darunter leidet. Ja, das ist so. Das ist das Leiden, ist das. Das ist zumindest. Früher war das aber anders. Ja. Früher war Psychiatrie, wenn es um psychische Erkrankungen geht, so, wenn du nicht normal genug warst, galtst du als krank und solltest wieder quasi in die Spur zurückgebracht werden. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewandelt. Man geht jetzt, wo ich das so verstanden habe und mitbekommen habe, von aus, wenn du darunter leidest, dann bist du krank. Ne? Du bist krank, wenn du leidest. Und dann musst du geholfen werden. Ob du jetzt glaubst, dass der Baum grün ist oder blau oder ob jetzt Außerirdische in deinem Kopf wohnen oder so, wenn du darunter nicht leidest, das ist auch in Ordnung. Wenn du könntest es auch mit Kunst therapieren. Ne? Ja, ist auch in Ordnung. Wenn oder du damit ausleben, klarkommst, wenn du damit klarkommst und du auch leben kannst, halbwegs vernünftig, bist du nicht krank? Dann bist du nicht krank, genau. Krank bist du, wenn du leidest. Und natürlich, klar, wenn du andere gefährdest und dich selber und andere gefährdest und so weiter. Ja, das ist natürlich auch ein... aber das ist es im Prinzip. Ne? Was mir persönlich finde ich auch ganz in Ordnung, weil wenn man selber nicht immer 100%... Weißt du, wie groß ist die Norm? Ne? Wenn du so fragst, was ist normal? Ne? Ja, schwierig. Ne? Aber gut, es ist ein anderes Thema. Wobei andererseits kommen wir wieder zu dem... Also, ja, es ist aber auch wieder Naturwissenschaft, das heißt, wie die Reaktion. Kommt hier jemand raus oder muss man die Biere? Eigentlich kommen Leute hier raus. Wir sind wieder bei Naturwissenschaften, du reagierst immer einigermaßen ungefähr. Also, naturwissenschaftliche Wahrheit, wenn du sowas haben willst oder wenn du glaubst, es gibt so etwas, ist eine Annäherung und wir sind natürlich über die Beweise, die sie dann haben. Mitunter natürlich sehr, also so, dass man sagt, das ist jetzt aber auch wirklich eine Wahrheit. Also Erderziehungskraft und keine Ahnung was. Na gut, es kommt der Wahrheit hinreichend nahe, dass wir davon ausgehen können, ja, das stimmt so, da können wir uns drauf verlassen. Oder wir machen es einfach, unser Gehirn ist natürlich so strukturiert, dass wir dann sagen, okay, das ist jetzt so. wir gehen mal eben hin und schmeißen mal was vom Tisch runter und ja, da wirst du sehen, also das ist jetzt kein Kobold, der da irgendwie so das Ding runterzieht, sondern... Also ich habe den Eindruck, manchmal ist so ein Kobold ab und zu da, der dann Sachen auf dem Boden... Also. Ja. Ja, das passiert auch. Also, das ist auch der Fall. Gerade hier in Düsseldorf, gerade hier in Düsseldorf. Also 98% sind... Aber die zwei? Die 2%. Das ist der komische Horst. Genau, Horst. Kobold Horst. Der ja, ist Bier umkippt, wobei es ist noch kein Bier umgekippt. Mir ist nur eine Glas umgekippt. Also ich war darauf aus, was zu sagen. Also die Grundannahme ist ja eine naturwissenschaftliche, oder zumindest eine naturwissenschaftliche, eine Annahme, die in der Naturwissenschaft verbreitet ist. Ist es nicht so, dass grundsätzlich alle Naturwissenschaftler davon ausgehen. Es gibt auch sehr gute natürlich, die wissen, welche Sachen halt die Naturwissenschaft von der Philosophie her braucht. Aber es gibt natürlich diverse oder sowas, die natürlich Karriere oder bekannt werden, Karriere machen oder bekannt werden mit irgendwelchen Annahmen, wo das halt sozusagen die Crew ist. Das halt, ja, da so ein kleiner Fehler einfach vom Grunde her ist, hier halt das Objektiv, also was ganz anderes als Objektiv verstanden wird, getrennte Bereiche voneinander. Sollte ich noch ein Beispiel geben oder was war das eben? Ich fand übrigens auch diesen Gegensatz, den er aufbaut. Ja. Auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil er gleichzeitig immer, also er baut diesen Gegensatz auf mit den Motorrädern, finde ich ein schönes Beispiel. Ne? Aber wenn er eben gerade erklärt, wie er da sein Motorrad repariert oder wenn er das wartet eigentlich, es geht ja um Wartung sogar. Er sagt ja, Wartung ist besser als reparieren, also bevor es kaputt geht. Ja. Ne? Der andere Typ, sein Kumpel, der fährt das Ding, bis es nicht mehr funktioniert und dann muss halt ein Fachmann ran. So, und er sagt, man muss es halt warten, man muss es kennen und da immer den Knäuel wieder abschleifen oder auswechseln und dann hat er mal irgendwie jetzt um so ein Ersatzteil irgendwas, wo er sagt, da hat er einfach eine Bierdose genommen, da ein Stück Blech rausgeschnitten und hat dann da reingekloppt, weil das letztendlich nichts anderes ist und sein Kumpel hätte das als total Irrsinn eigentlich vorgestellt. Das ist so eine tolle Maschine und dann ist dann da so eine Bierdose, ein Stück von der Bierdose drin. Aber das war nur ein Stück Blech. Aber er beschreibt das mit so einer Sinnlichkeit, dass ich Schwierigkeiten habe, da einen Gegensatz zu der romantischen Weltsicht der anderen, dieser Künstler und so, ne, aufzubauen. Das fällt mir schwer, diesen Gegensatz zu erkennen. Oder er beschreibt auch mal so den guten Mechaniker. Ne, der gute, er hat auch mal sein Motorrad in eine Werkstatt gebracht und die haben es letztendlich kaputt gemacht. Weil das Typen waren, die keine Ahnung hatten, keinen Bock hatten. Er nimmt Leute mit einer speziellen Befindlichkeit. Ja, und wenn ich erstmal sage, okay, der hat einen Hau. Ja, nee, also was ich sagen wollte ist, er hat sein Motorrad dann mal in die Werkstatt gebracht und die haben es letztendlich kaputt gemacht, weil sie da keine Ahnung hatten und keinen Bock hatten und was weiß ich was. Und er beschreibt dann so den idealen Mechaniker. Und das ist eben einer, der auch ein Gefühl für die Sache hat, der da auch mit Gefühl dran geht und dem was wichtig ist, diese Qualität eben. Das ist halt eine Gefühlsgeschichte, meiner Meinung nach. Und das ist doch auch eine romantische Sicht darauf. Wenn ich so eine schöne Technik jetzt, ne? Wenn ich so eine schöne, ich fahre kein Motorrad, ich interessiere mich eigentlich nicht für Motorräder, aber wenn ich jetzt sehe, so ein Motorrad, ein altes Motorrad, ne? Ja. Und dann ist da einer da am Machen und macht das ganz liebevoll schön. Ja. Ja. So wie in so einer Werbung halt, ne? Gibt doch irgendwie so eine Köpi-Werbung, wo jemand dann so ein altes Auto fertig macht, so, ne? Und dann trinkt er sich sein Bier, so. Das ist so eine romantische Sicht da drauf, ne? Dieses, ja, ich bin ganz eins mit dem, was ich tue und so, ne? Letztendlich ist es doch, das ist doch auch genauso romantisch, oder nicht? Es ist doch auch, es ist jetzt nicht jetzt die kühle Technik, sondern da kniet jemand sich voll in die Technik rein und hat dann einen gefühlsmäßigen Zugang dazu. Zu der Technik. Zu diesem Gegenstand jetzt, ne? Den er da bearbeitet. Und das kann übrigens wahrscheinlich auch bei der Informatik genauso, wenn ich ein Programm schreibe. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand, der dann ein Programm schreibt, auch drin aufgeht und dann auch ein Gefühl bekommt, dann ich so einen meine, spirituellen Blabla, so, ne? Weißt du so, ne? Diesen Gegensatz sehe ich dann gar nicht, den er so ein bisschen künstlich aufbaut. Ich finde den Gegensatz manchmal so ein bisschen künstlich, weil es halt die Trennschärfe halt nicht so da ist. Ja, deswegen meine ich ja, das ist eigentlich, wenn du das ernsthaft meinst, das wäre jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Erörterung, bist du auf dem Holzweg. Ja, das meine ich auch. Du nimmst immer ganz spezielle Fälle, die jetzt irgendwie das Gegenteil konstruieren sollen. Und das funktioniert halt nicht. Deswegen musste ich mich ja eben vor bewahren, zu sagen, es gibt eine generelle naturwissenschaftliche Haltung, zu sagen, dies ist das Objektive, das ist das Subjektive. Das funktioniert so nicht, weil es gibt natürlich gerade unter den Naturwissenschaftlern sehr viele Leute, die in anderen Bereichen noch nicht bewandert sind. Also ich wundere mich jedes Mal, oder ich wundere mich nicht oder sowas, aber ich finde es halt sehr cool, dass sehr viele Physiker sich ungemein gut im Deutschen ausdrücken können. Die könnten Geisteswissenschaftler sein. So super sauber erklären die das. Und das hat natürlich auch irgendwie damit zu tun, dass Sprache ein Gegenstand ist, in dem die sich dann ausdrücken. Und je mehr die ihren Gegenstand irgendwie so toll finden und wird, desto genauer und besser wollen die das irgendwie so ausdrücken. Harald Lesch zum Beispiel. Zum Beispiel, ja gut, der ist aber auch in Philosophie sehr gut bewandert. Der hat auch nur kleine Sachen und sowas, aber der hat auch eine schöne Kant- Reihe in Bayern 3 gehabt und sowas, die sehr verständlich, also sehr verständlich, ein paar Fehler waren drin, aber grundsätzlich sehr verständlich herangehens. Ja, es gibt Philosophen oder sowas, die machen was Ähnliches und du denkst, um Gottes Willen, das ist ja richtig kacke, was du da machst und sowas. Und er macht das, ich glaube, wegen seiner naturwissenschaftlichen Ausbildung da und sowas, deswegen und dann auch urteilsfrei sehr genau. Und das ist, passt schon sehr gut. Also er, das ist ein besseres Verstand, Kantverständnis, als der normal Akademiker hat. Das schon, und du brauchst es ja nicht. Also ja. Du musst dich davon ja lösen, so diese Gegensätze mitzuschleppen und sowas. Ich bin aber Naturwissenschaftler, du bist aber... und das schleppt er halt sowieso nicht mit, nicht mit und deswegen ist es halt gut. Wobei ich mir vorstelle, dass es ganz schön schwierig ist, wenn ich mir, also ich denke, angenehm, ich wäre Naturwissenschaftler, ich sag mal Chemiker oder so, ne? Und ich lebe halt vom Experiment oder von der logischen Herleitung, wo alles relativ klar ist. Und dann, wo wir gerade über Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften gesprochen haben, ich hatte so dieses, genau, ich fing dabei, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre Naturwissenschaftler und das alles geht immer so mit Experiment und man kann das dann beweisen und, oder zumindest hinreichend beweisen. Und dann komme ich mit einem Geisteswissenschaftler zusammen, einem Sozialwissenschaftler, dann würde ich sagen, ja, wo sind denn deine Daten? Wo hast du denn, wo ist dein Experiment? Wo ist die Grundlage von dem, was du tust? Worauf gründest du denn deine... Also ist diese Unterscheidung, ist das, das ist eine Frage, das, was Herr Pfirsich auch... sind das diese zwei Seiten der Medaille? Diese klassische, ich habe schon wieder vergessen, ne? Diese klassische Sicht und die romantische Sicht. Aber dann wäre ja die Sozialwissenschaft keine Wissenschaft. Das würde meinen, wir haben eine unterschiedliche Sicht auf das genau das gleiche Ding. Und ich würde einfach sagen, wir haben einfach nicht das gleiche Ding. Aha, okay. Das ist wieder dieses Ding, was ein Teilgebiet der Philosophie ist. Die Philosophie kann nicht davon ausgehen, dass ich zwei Arten habe, dasselbe zu beschreiben. Also ich kann A beweisen und ich kann das Gegenteil von A beweisen. Das scheint einen Widerspruch zu ergeben. Das darf eigentlich nicht sein. Warum? Weil wir nur ein Gehirn haben, auf das Ganze zurückgeht, und wenn das ausgeben würde, das eine und das andere, ist da irgendwie ein Problem. Ach echt? Weil ich finde, widerspricht jetzt meine Erfahrung oder meinem, aber es gibt doch dieses, dieses erkenntnistheoretische Ding, dass es halt verschiedene Konzepte gibt, wie ich die Welt erkläre. Und dass es diese Zugänge gibt. Und also damit zu tun, wie intensiv oder wie genau sind diese Zugänge? Ja, und gut, es gibt damit unterschiedliche Zugänge. Und das Komische ist, dass unterschiedliche Zugänge funktionieren. Es gibt eine naturwissenschaftliche Sicht auf das Gehirn, es gibt eine psychologische Sicht auf das Gehirn, es gibt da auch Schnittmengen. Ja, aber dann beziehe ich mich schon auf völlig unterschiedliche Funktionalitäten des Gehirns. Aber ich benutze als Mensch ja auch verschiedene Konzepte sowieso. Also das ist ja, also das ist, machen, unser Gehirn macht das ja. Ja, ne? Ja, ich bin ja nicht durch und durch Wissenschaftler. Okay. Also jetzt verstehe ich, glaube ich, was du meinst. Also wenn ich eine Musikgruppe toll finde, ist ja scheißegal, ob das jetzt tolle Musik ist oder nicht. Oder mir gefällt jetzt gerade. Wenn ich jetzt ein anderes Konzept benutze, um die Wirklichkeit zu betrachten, dann betrachte ich halt einen anderen Gegenstand. Dann ist der Gegenstand jeweils immer ein anderer. Ja. Also ich kann das Bier, was vorne steht, betrachten, wenn ich jetzt sage, ich benutze das Konzept der Naturwissenschaft, sage ich erstmal und sage, ja, so und so viel Grad, so und so viel Alkohol, bla bla bla bla. Dann, und eine andere sagt natürlich, der Kulturwissenschaftler würde das anders betrachten. Der betrachtet aber, konkret machen. Der ich habe dir mein Lieblingsbier mitgegeben und du hast gesagt, ja, super billig Bier zum Wegsaufen. Und ich höre mir den Podcast an und denke, hey, das ist mein Lieblingsbier, bist du bescheuert? Aber ja, es ist wahrscheinlich die. Es ist aber wir haben dann einen anderen Gegenstand. Müssen, wir haben dann einen anderen Gegenstand. Genau. Wir haben eine Befindlichkeit. Wir haben erstmal eine Befindlichkeit. Also ist es mein Lieblingsbier und das ist deine Sache. Ja, also es mag. Mein persönlicher Geschmack natürlich auch. Ne? Also nur aber es mag natürlich durchaus miteinander harmonieren. Das mag natürlich. Du hast so viele Einzelbetrachtungen und sowas, dass es einfach sein kann und sowas. Der erste betrachtet die ersten fünf und der andere die von sechs bis zehn. Ist schon klar. Und bumm. Und aber, aus dem einen Volk das, aus dem anderen Volk das andere. Philosophisch gesehen haben wir dann, wenn wir bei dem Bier, was du mir mitgebracht hast, bleiben. Philosophisch gesehen haben wir beide einen unterschiedlichen Gegenstand betrachtet. Ja. Also physisch war es natürlich dasselbe, ne? Mehr oder weniger. Ja, du kannst natürlich nicht davon aus. Also wenn ich davon ausgehe. Wir sind in der Ästhetik, das ist natürlich schwierig. Aber wir haben aber das gleiche ästhetisch. Weil wir beide ein anderes Konzept angelegt haben. Du hast dein Konzept angelegt, das habe ich immer gerne getrunken, das schmeckt mir gut. So. Und ich habe ein anderes Konzept, ja, ich mache da meine Biercast. Also ich meine zum Beispiel, also mein Ding ist Kant und mein Ding, also ich glaube, selbst in der Ästhetik sagt über Geschmack lässt sich nicht streiten und sowas. Mir geht es einfach nur um die Frage, was ist jetzt der Gegenstand? Also natürlich, generell Dinge sind so verworren, dass ich zugrunde lege, wir reden über dasselbe, wir reden aber gar nicht über dasselbe. Das ist das Thekengespräch mit den Männern. Gut, aber du erzählst genau das Gegenteil von dem, was er hören will. Du weißt es auch und da entsteht der Spaß da dran. Aber ich kann auf ein bestimmtes Phänomen bestimmte Konzepte anlegen, um es zu erklären. Ich kann etwas versuchen, naturwissenschaftlich zu erklären, vielleicht geisteswissenschaftlich, kulturell erklären, ich kann es psychologisch versuchen zu erklären, ich kann es romantisch oder auch von mir aus esoterisch versuchen. Es ist einfach ein Konzept, was ich anlege, weil unser Gehirn kann nichts anderes als zu versuchen, ein Konzept zu erkennen, in dem, was es so aufnimmt. Ja. Meiner Meinung nach, wobei es auch wieder ein diese Erkenntnis ist auch wieder ein eher naturwissenschaftlich-evolutionäres Konzept. Ja. Aber wenn ich dem jetzt mal folge, ist unser Gehirn, kann es nur tun, die Erfahrungen, die es macht, also die ganzen Informationen, die reinkommen, so zu sortieren, um da Konzepte draus zu erstellen, dass es an die Wirklichkeit anlegt, um das zu erklären, was gerade passiert. Ja. So. Nur ist es jetzt von der Philosophie aus, wenn ich jetzt wenn ich verschiedene Konzepte benutze, Konzepte der Wirklichkeits, wie ich die Wirklichkeit erkläre, Wirklichkeitserklärung, ist es denn dann wirklich derselbe Gegenstand oder ist es nur scheinbar derselbe Gegenstand? Mir geht es nur um die Erklärung. Derselbe Gegenstand, weil die Philosophie es wirklich darauf anlegt, es gibt nur eine Begründung. Es gibt nicht zwei Begründungen für denselben Gegenstand. Also dann kann das Bier, was wir vorhin stehen haben, unterschiedliche Gegenstände sein. Natürlich. Also wenn ich ein Saufbier haben will. Nee, das, was jetzt steht, was hier steht, das physisch vor mir steht, was für mich jetzt erstmal so vom alltäglichen Herangehen ein Gegenstand ist. Es ist ein Glas mit Bier drin. So, ne? Das ist das, was hier vor mir steht. Ich könnte erklären, warum das jetzt sozusagen für mich anders schmeckt als für dich. Ja, klar. Nee, darum geht es nicht. Sondern es geht nur, doch darum geht es, weil da dann rede ich ja schon wieder von einem unterschiedlich wahrgenommenen Gegenstand. Aber ist es dann ein anderer Gegenstand? Wenn ich das jetzt messen würde, das ist also ein unterschiedlich wahrgenommener Gegenstand. Das liegt ja dann an mir, das liegt nicht an dem Gegenstand. Der Gegenstand ist offensichtlich dasselbe. Aha. Okay, also dann ist der Gegenstand, also wenn ich jetzt das mal wirklich so runterbreche auf diese gegenständliche Ebene, ist Gegenstand das Ding, was jetzt gerade hier, was wir beide hier sehen, was vor uns steht. Also im Absoluten, ich glaube, da geht Kant auch von aus, lässt sich über Geschmack deswegen nicht diskutieren, weil es klar ist, weil es daligbar ist. Ich glaube schon, dass er sagen würde, wir sind in der Kritik der Urteilskraft, wenn wir alles genau auslegen, Und wir hätten geschmacklich das perfekte Bier für uns, wenn wir beide sagen, das ist das perfekte Bier. Wenn wir in allen Einzelheiten über dieselben Dinge reden, was die Qualität sozusagen dieses Bieres ausmacht. Ja, du kannst ja natürlich überall, du kannst natürlich unheimlich viel schief liegen. Ne? Deine Geschmacksaufnahme kann gerade daneben liegen. Oder das, was du an Qualität ausmachst an diesem Bier, kann falsch sein. Aber wenn das alles das Gleiche wäre, ich glaube, dann würde Kant sagen, dann muss es zu einem gleichen Urteil kommen. Was Geschmack angeht. Ja, ja, ja. Also Geschmack ist nicht grundsätzlich komplett völlig diffus. Aber du kannst natürlich... Das ist nicht vollkommen relativ, sondern... Nein. Okay. Gute Frage. Also müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber das ist übrigens auch ein Thema des Buches auch. Ne? Also es dockt da zumindest dran an. Wobei, ich meine, da bin ich jetzt mit dem Endpunkt des Buches. Aber ich weiß gar nicht, was du noch sagen wolltest. Nee. Ich glaube, für mich als Philosophen hat das ein paar Grundfehler, die wir eingewoben werden in die Grundausgangslage des Buches. Und da würde ich als Philosoph sagen, ja, wenn ich da schon ein Problem reinbaue, ist klar, dass unterm Strich am Ende her rauskommt. Ich sage, ich bin gerade nicht so deutlich in meiner Aussprache. Und das ist... Ja, das ist ein Taschenspielertrick. Das ist also mein Problem. Ne? Also wenn ich natürlich sowas, was das Objektive und das Subjektive angeht oder auch diese komplette Unterscheidung der unterschiedlichen Betrachtungsweisen, die er voranstellt, als gegeben schon hinnehme, dann kommt natürlich genau das raus. Und was soll mir dann das Buch noch bringen? Da würde ich mal eine Frage anschließen einfach. Also als Gegenfrage. Ist es nicht so, dass dieser Taschenspielertrick von Phaidros vorgenommen wurde? Ist es ein Versuch der Erklärung des Buches? Weil ist es eine nämlich Provokation, meinst du? Ja, und dass nämlich der Erzähler sagt, er ist ja nicht Phaidros, also ist er dann Sokrates, der sagt, letztendlich sagt er ja auch, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Er hat ja eine andere Position dazu. Er beschreibt die ganze Zeit des Buches, beschreibt er den Weg des Phaidros, wie er dann zu seinen Erkenntnissen kommt oder kam und letztendlich kommt zum Schluss auch so ein bisschen dieses eigentlich wo Phaidros geirrt hat und wo es einfach, dass es einfach gar nicht so groß darauf ankommt. Und ist das nicht vielleicht genau das? Also dass er diesen letztendlich, dass wir das ganze Buch über einem Taschenspieler, dem Phaidros, dem Polemiker, dem ich erzähle den Leuten was und ich finde das total toll, dass ich die Leute dazu überzeuge, aber es geht gar nicht um die Inhalte, sondern den Blender, dass wir das ganze Buch lang über dem Blender auf den Leim gehen. Das ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, ganz spontan. Ja, deswegen mag ich das Buch nicht und ich glaube, es geht auch in die Richtung. Also er hat eine Agenda und die verfolgt er halt von Anfang an. Ja, ja, schon. Ja. Aber ich meine, wenn wir in der Welt des Romans sind, natürlich Roman hat nicht die Verpflichtung, die Bedürfnisse seiner Leser zu befriedigen. Nee, aber ich meine, du es kannst... Es darf irritieren, also, es darf was anderes rauskommen, als irgendwie so ja, gewohnheitsmäßig daraus kommen. Bei einem guten Krimi oder Thriller denkst du ja auch immer, der Gärtner war es und dabei war es in Wirklichkeit der Butler. Ja. Oder so. Also der Autor darf dich ja auch in die Irre führen. Wenn er gut macht, ist es ja auch schön. Dann hat er dich nämlich, dann war er im Prinzip schlauer als du und hat dich reingelegt. Mir scheint aber, dass dieser Autor glaubt, er macht einen besonderen philosophischen Punkt und den macht er eben nicht, weil den gab es vorher schon. Ja, das glaube ich auch. Das muss ich sagen, das habe sogar ich als der kein Philosophie studiert hat, auch das Gefühl hat. Deswegen sage ich, von Anfang am Anfang habe ich ja gesagt, dann habe ich es immer in den Binsen geraschelt. Ja. Also dieses Binsen geraschelt, dieses Binsenweisheit. Ich weiß übrigens gar nicht, wo die Punkt, Binsen... Da hältst du den deinen Leser für blöder, als er eigentlich ist. Ja. Und das ist dann schon schwierig. Kann ja auch sein, dass das zu dem Zeitpunkt, als das Buch damals geschrieben und rausgekommen ist, eine große Sache für die Leute war. In Amerika sicherlich, weil die gesamten deutschen Autoren waren natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg unten durch. Also Heidegger ist ja noch der Letzte, der wirklich ein Weltstar geworden ist, 1929. Und danach war er zumindest in der philosophischen Welt noch bekannt und sowas, aber eigentlich und sowas Deutsche, der Feind wurde halt komplett ungern gelesen. Wir haben im 20. Jahrhundert ein Revival von Locke und Hume. die philosophisch schon durch waren. Und auf einmal waren die wieder in, weil man konnte ja nicht Kant lesen. Kant war ja Deutscher. Da konnte er unmöglich ein deutscher Recht haben. Und ich denke mir, wahrscheinlich wird irgendwas da bei Heidegger auch funktioniert haben. Und insofern konnte er in den 70er Jahren scheinbar problemlos seine Heidegger-Lektüre da als Roman verkaufen und sagen, also wo ihr da gerade hinstolpert, das ist es nicht, das kann die ganze Wahrheit nicht sein. Wenn ich daran anschließen will, ich habe das Buch jetzt gelesen und wenn du sagst, da ist halt viel, steckt viel Heidegger drin, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt wieder selber Heidegger lesen, also ich muss sagen, die paar Dinge, die ich von ihm mal gelesen habe, das war bei mir so blub. Also gibt es irgendwas, kannst du spontan irgendwas empfehlen, wo man einen Anstich hat? Ja, die Technikphilosophie. Okay. Ja, was er da hat, ist teilweise nicht lang. Aber halt auch nicht einfach. Also sowohl seine Zeit als auch das Kant-Buch, dessen richtiger Name mir gerade nicht einfällt, aber er hat halt auch so ein Kant-Buch, wo er sich halt einen Gegenentwurf eigentlich zur Kritik der reinen Vernunft so ein bisschen hat, der aber unverständlich geblieben ist und so weiter und so fort. Das Problem da ist, das ist schon sehr schwierig und halt in Eigenlektüre ist es halt... Ja, gibt's irgendwas Erklärendes oder Einführendes? Ja, es gibt Sekundärliteratur, aber ob die recht haben, ist in der Philosophie immer schwierig. An der Philosophie liest du immer die Originallektüre eigentlich und dann kannst du zur Kontrolle mal gucken, ob die anderen Leute das ähnlich gesehen haben, aber eigentlich liest du immer die Originallektüre. Du hast jetzt kommen wir wieder zum Thema Literatur, du hast gesagt, also du fändest also doof oder funktioniert nicht, wenn man Philosophie mit einem Roman erklären kann. So findest du eher blöd. Romanform ist eigentlich nicht richtig. Man muss das ja nicht Philosophie nennen. Also ich finde natürlich auch diese... Ich finde Momo auch ein sehr nettes Buch zum Beispiel. Also im Kinderlager habe ich gerne dieses Beppo Straßenkehrer vorgelesen. Fanden die Kinder total toll. Ich würde das aber nicht unbedingt Philosophie nennen. Das ist halt so eine Art... Ja, aber sowas wie Sophies Welt oder so fällt mir da ein, Justin Garda, ne? Also der so eine quasi eine Einführung in philosophische Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob er es auch wirklich für Kinder geschrieben hat oder eher nicht, halt doch wieder für Erwachsene, aber so mal so ein bisschen in der Nutshell mal so den Anfang, dass man einen Anfang hat. Weil wenn du als ja Eigenlektüre, wenn du den anfängst, den Philosophen zu lesen, dann dann fängst du halt, du fängst ja auch irgendwo an irgendeinem Punkt an und es gab ja auch schon ganz viele Punkte vorher, die du aber nicht mitbekommen hast und so irgendwie so ein, ja, den Einstieg, nicht so ein Einstieg, so ein winziges bisschen Grundverständnis zu haben. Weißt du, wie ich das meine? Weil der Philosoph steht ja nicht, die Philosophie, oder die Philosophie des Philosophen, also diese, was weiß ich, Heidegger oder Kant, der steht ja erstmal nicht für sich, sondern steht ja auch immer in einer Tradition von Gedanken und so. Und irgendwie anzufangen oder einen Einstieg zu finden, ist da ja für den Laien halt sehr schwierig. Und gibt's, ich meine, wenn es nichts gibt, gibt nichts. Ist in Ordnung, aber gibt's was? Oder fällt dir was ein, wo man gerade bei Heidegger anfangen könnte, weil, wie gesagt, ich fand es schon sehr, sehr verschwurbelt. Wie gesagt, mit diesen Substantiven, die zu Verben werden, das nichts nichtet. Finde ich großartig, trotzdem irgendwie schön. Ich nichte so vor mich hin. Juhu! Genau. Darf ich einmal kassieren, weil wir wechseln, ja? Läuft. Also es ist generell in der Philosophie immer schwierig, irgendwie so einen Steigbügelhalter zu finden, der will ich da eine Sachproblematik genauestens erklärt. Da muss man. Es geht ja nicht ums Genaues, es geht um den, für mich immer um so einen gewissen Einstieg, damit man in, also ich muss ja nicht zwingend jetzt sagen wir mal Heidegger alles von dem lesen und so weiter, sondern also das ist etwas, ich glaube, das hatten wir beim letzten Podcast auch schon, dieses Ding, dieses Thema, dass wenn mir dann mal in der Schule oder so irgendwie oder irgendwelche philosophischen Ideen von früher erklärt wurden und ich habe es verstanden, dann habe ich oft das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt ja nichts Neues für mich. Das ist jetzt ja nichts total Besonderes, bis mir dann klar geworden ist, ja, okay, das ist für mich deswegen nichts Besonderes, weil das schon Teil unserer Kultur geworden ist. Ja? Und das ist für mich schon selbstverständlich, diese Gedanken, ne? Oder diese Art, die Welt zu betrachten und so weiter. Jetzt habe ich den Faden verloren, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Also, deswegen muss ich ja nicht zwingend wirklich jetzt jede einzelne Gedankenführung mitmachen. Aber wie gesagt, so den Einstieg zu haben, so mal so ein Hebel, so ein Haken, um überhaupt ein Anfangsverständnis zu haben. Darum geht's mir. Weil wenn ich will, kann ich ja trotzdem die Urtexte lesen und auch mir Sekundärliteratur besorgen und das alles durchlesen und durcharbeiten. Aber gibt's gerade für Heidegger irgendwas? Fällt dir irgendwas ein? Also ich meine, für Kant gibt es das bestimmt, Sokrates kannst du ja zum Teil einfach auch wirklich so lesen, das versteht man ja, glaube ich, schon so. Das Problem ist, je einfacher es gehalten wird, desto mehr Fehler sind da drin. Und desto ungenauer. Und deswegen wird da intensiver der Eindruck gemacht, so einfach wäre es dann auch zu verstehen. Und dann wird mehr Verblendung eigentlich rausgegeben als Verständnis für den eigentlichen Autor. Ja. Und das ist halt inhärent, dass die Sachen halt ein bisschen schwieriger sind. Ich glaube Das Problem hast du aber bei naturwissenschaftlichen Büchern genauso, die das populär erklären. Das Problem hast du doch eigentlich auch immer, oder? Ja, deswegen, also Technikphilosophie ist ein bisschen kürzer gehalten bei Heidegger, das geht schon einfacher, aber wenn du das Gesamtsystem Heidegger verstehen willst, kannst du damit halt nicht aufhören. Ne? Okay, da musst du halt weitermachen und sowas und da kann man da halt schon mal testen. Ja, ist das irgendetwas, was mich gerade bewegt oder das anknüpft, was ich haben kann, was mir weiterbringt und sowas. Aber also Heidegger ist halt nicht mehr in. Ja gut, muss ja auch nicht. Also ich habe jetzt letztens... Halt schwierig. Du kannst nach Freiburg gehen und das da zu studieren und sowas. Und ich glaube, ansonsten in Deutschland, das wird sehr mau. Wenn du irgendwie Heidegger studieren willst, dann ist das super schwierig. Also im Selbststudium geht das noch und dann bist du eigentlich nicht unkritisch genug. Habe ich jetzt nicht vor. Ich war nur einfach nur mal, weil du das eingebracht hast und... Das ist das Problem bei Heidegger. Ich glaube, Heidegger musst du direkt lesen. Also es gibt was von Günter Figal, es gibt so Sekundärtexte, die eigentlich aber auch darauf angelegt sind, dass du den Haupttext auch liest. Okay. Und der Haupttext ist halt dann so schwer, dass du halt dich darauf konzentrieren musst und dann sagst du hinterher, ja, das ist eine nette Anekdote, was er dann noch hat im Sekundärtext, aber die Schwierigkeit liegt im Haupttext und dann, man sollte einfach keine Angst haben vor sowas. Also, man muss sich halt teilweise hinsetzen und man muss halt sehr genau lesen. Ich habe halt gemerkt, dass mir mein, jetzt piepst das aber hier schön. Ich habe halt gemerkt, dass das Lateinunterricht mir sehr geholfen hat, mich einfach auf gewisse Sachen einfach zu, also stundenlang sozusagen auf irgendwelche ein paar Worte und wie die zueinander sich verhalten, zu gucken. Das war sehr hilfreich für das Verständnis von philosophischen Texten. Fällt mir übrigens ähnlich, ich habe jetzt mal ein bisschen angefangen, mal Nietzsche zu lesen, also Sprach Zarathustra, weniger... Einfach, ich hatte das Buch mir vor 20 Jahren mal gekauft und hat es seitdem im Bücherregal. Irgendwann habe ich es mal angefangen zu lesen. Und dann so, mein Gott, dann bin ich immer stecken geblieben. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du es einfach mal. Jetzt habe ich so das erste Drittel. Also, ich bin schon bei der Hälfte ungefähr, weil da sind noch ein paar andere Sachen von Nietzsche drin. Und ich lese das jetzt nicht vor dem Hintergrund, dass mir jetzt Nietzsche da irgendwann total tolles Neues gibt, sondern auch so ein bisschen vom literarischen Sprachlichen her. Er spielt ja sehr mit der Sprache, das finde ich auch dann schon mal ganz schön. Er ist auch eher ein Rhetoriker als Philosoph. Ja, gut. Aber auf die Wörter gucken, und das macht er ja auch, weil er die Wörter, und das finde ich, ist, glaube ich, verstanden zu haben, ja auch immer Teil der Philosophie, wirklich die Begriffe, Wörter sind ja dann die Etiketten für Begriffe irgendwie, denen auf den Grund zu gehen. Ne? Und das macht er immer ganz schön sehr plakativ. Und ich glaube, das macht so ein bisschen auch den Erfolg von Nietzsche aus. Erstmal, gut, in seiner Zeit muss man ihn verstehen, aber auch, dass er das so schön plakativ gemacht hat mit seinen Zarathustra-Geschichten. So, ne? Ja gut, aber bleiben wir dann noch mal ganz kurz zum Buch, damit wir irgendwann auch den Sack zumachen können. Ich würde einfach mal anfangen. Hat mich nicht überzeugt als großer Romanentwurf, der mich jetzt steuern soll in eine gewisse Verwirrung, in der ich allerdings gelandet bin, in dem ich eigentlich nicht weiß, was es denn jetzt genau soll. Also klar, wenn ich jetzt keine Ahnung habe von Heidegger, dann ist es irgendwo wow, und gerade in dieser wahrscheinlich dichten Spannung, die es in den 70er Jahren an den amerikanischen Universitäten gewesen ist. Ich glaube, auch die gibt es heute noch. Ich glaube ziemlich, dass es genau diese Spannung in Amerika an Universitäten, also mit anderen Schwerpunkten, aber genauso noch gibt. Also wenn ich mir angeguckt habe, was amerikanische Studenten, die damals so genau so weit gewesen sind wie ich, an innerhalb ihrer Leseliste abgeklappert habe, da habe ich mir in den Ohren geschlackert. Also die hatten mehr deutsche Autoren gelesen, als ich je gelesen hatte und lesen wollte und sowas. Aber da hat es halt sozusagen die Masse gemacht. In der Masse haben die unheimlich viel gelesen, sind dann nicht so intensiv auf einzelne Sachen eingegangen, wie die Deutschen das dann gemacht haben, wo die Deutschen dann gesagt haben, nimm dir einen einzigen Autor und sieh zu, dass du den einigermaßen verstehst und dann kannst du vielleicht mal den nächsten nehmen und sowas. Die sind da halt auf die Masse gegangen und deswegen fand ich das durchaus verständlich, wenn er gesagt hat, also dieses herkömmliche Herangehen an der amerikanischen Universität von wegen, du musst einfach nur Stoff reinziehen. Das alleine kann es ja nicht sein. Ja, oder der Ten steht vorne und verkündet die Wahrheit. Das ist ja dieses, gibt er auch als Beispiele, wie er da als Rhetoriklehrer versucht hat, was zu machen, ne? Und selber nicht wusste, was er da unterrichten soll. Ja. Also, ne, er sollte den Leuten beibringen, wie man gute Texte schreibt und ist selber zum Schluss gekommen, ich weiß überhaupt nicht, wie man gute Texte schreibt. Wenn ich einen sehe, weiß ich, dass er gut ist. Das kann ich beurteilen. Aber das können die Studenten eigentlich letztendlich auch. So war das so sein Ding. Also ich muss sagen... Ich frage, was du denn für gut hältst. Das ist gut halt... Also in ja. Da fällt sehr viel unter diesen einzigen Begriff an sowas. Ja. Und das halt, dann ist halt dein Oberbegriff so weitläufig, dass da unheimlich viel drunter fällt. Der Begriff Qualität ist da ein bisschen sehr... Trotz allem, er ist ja sehr schwammig da, ne? Genau. Das ist das, würde ich dieser Idee auch ankreiden. Ja, man könnte es nicht definieren. Ja, genau. Ja. Gut, das ist ja... Ja, eben. Ich glaube, man kann es definieren und sowas, aber man kann es auch so auffassen, dass halt sehr viel darunter fällt. Ja, dann kann man es nicht mehr definieren, weil es zu viel wird. Ne? Ich muss sagen, es ist für mich jetzt auch nicht der große Wurf gewesen. Ich kann aber sagen, ich habe es mit einer gewissen Freude gelesen. Es hat, wie gesagt, mir haben diese Beschreibung des Motorradfahrens und Motorradreparierens, dieses Ding, mit seinem Sohn, immer wie er sich mit seinem Sohn auseinandersetzt, spielt auch eine große Rolle, weil er immer seinen Sohn beobachtet. Auch, er hat auch Angst, dass sein Sohn auch psychisch krank wird, weil man ihm das gesagt hat. Der ihm sogar real sich das Leben genommen hat, glaube ich, später. Ja, stimmt. Das stimmt. Im Nachwort wird das noch erzählt. Das mochte ich einfach, das hat mir irgendwie gepasst. Das ist so ein bisschen, ohne da jetzt einen direkten Vergleich ziehen zu wollen, aber so ein bisschen wie bei Tolkien, wenn der gerade im ersten Band vom Herrn der Ringe so diese Landschaften beschreibt, einfach so sich Zeit lässt und so weiter, so einfach so hinplätschern lässt und schön und so. Was ich als junger Leser, übrigens auch interessante Parallele, ein Buch, das ich viele Male gelesen habe und als ich sehr jung war, fand ich das total langweilig, weil ich lieber Action lesen wollte. Und hinter, wo die in den anderen Bänden diese Schlachten kamen, da super, das fand ich total klasse. Heute, je älter ich werde, desto besser finde ich diesen ersten Band, der so vom Hobbit geprägt ist, wo dann halt so dieses Beschreibende, wo man dann irgendwann doch das Gefühl, oder ich das Gefühl bekomme, selber mitzuwandern da, ne? Dieses Märchenhaft und so. Naja, das gefällt mir ganz gut. Als Kontrapunkt zu den, ich meine, diese philosophischen Ausführungen sind nicht super trocken. Er versucht ja schon immer sehr gegenständlich zu sein. Das finde ich auch ganz gut gelöst. Es wechselt sich immer so ab. Das gefällt mir ganz gut. Dieses mit dieser Reiseschule da, ne? Ja, so nach dem Motto, er beschreibt das als Ich-Erzähler ja auch, ne? Ja, jetzt sind wir jetzt nach Ding gefahren und dann habe ich wieder den Vergaser nachgestellt und wir zelten da jetzt und jetzt ist wieder Zeit für unsere Plakka, oder wenn er fährt, macht er das ja immer eigentlich, ne? Auf dem Motto, ja, jetzt ist wieder Zeit für unsere Plakka-Plakka-Plakka und jetzt geht's weiter im Text so, ne? Fand ich sprachlich, erzählerisch ganz gut gelöst, hat mir ganz gut gefallen und ich fand die, ich habe relativ schnell auch gemerkt, also für mich ist das jetzt nicht philosophisch oder erkenntnismäßig nicht der große Wurf, aber immer mal schön, mal wieder mal was zu lesen, was einen so ein bisschen anregt, was mich so ein bisschen angeregt hat, über Dinge nachzudenken. Und das hat für mich schon ganz gut funktioniert. Da haben wir gerade, glaube ich, auch unterschiedliche Voraussetzungen, weil du jetzt natürlich von einem anderes Konzept dran legst. Ja, ne? Also... Ja, wenn man natürlich das Wissen hat, wo das, die einzelnen Sachen irgendwie so ein bisschen herkommen und sowas, sagt man natürlich sofort, da geklaut und da geklaut und ja, so. Okay, und, das soll das funktionieren? Und was bleibt dann noch von einem Roman und sowas, wenn man jetzt einzelne Gedanken jetzt da und da hinschiebt und nicht halt dem Autor unterstellt? Und da war halt irgendwie nur noch diese Motorradgeschichte, die mich als Nicht-Motorradfahrer nicht wirklich mitgerissen hat. Interessanterweise, ich bin ab in Motorrad, möchte auch nie auf ein Motorrad steigen, aber interessant fand ich es trotzdem, komisch, hat mich trotzdem mitgenommen. Vielleicht lasse ich mich da auch gerne einfangen als Leser. Kann ja gut sein, aber ist ja auch. Ja, ich habe ja auch Tolkien aufgehört, als es da auf die Wanderung dazuging oder was. Seitdem nie wieder versucht und es ist auch schwierig, da wieder reinzukommen. Also nicht so schwierig wie in dieses Buch. Einzusteigen, das geht schon. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich unendlich gequält habe, um durchzukommen, wobei ich zum Schluss einfach überschlagen habe, weil ich einfach gedacht habe, das ist überschlagbar, was er dann auch da macht, weil die Theorie, die er versucht zu verbreiten, das Reisegeschehen überfrachtet. Ich weiß es nicht, aber es ist, glaube ich, auch was die Leute bewegt, die sagen, sie würden es nach ein paar Jahren wiederlesen und mitgewinnen, wiederlesen, wie halt dieser Physiker, den ich im Online gefunden habe. Es scheint, was die Theorie angeht, dasjenige zu sein. Und das ist subjektiv gesehen für diese Person sicherlich richtig, dass das gerade befruchtend ist oder dass das gerade wieder ein Raus, weil man gerade genau wieder in dieser wissenschaftlichen Schiene drin ist. Da kommt es natürlich gut, wenn da jemand sagt von wegen, aber es gibt doch noch Dinge und das sollte man doch auch beachten und so. Und das ist natürlich irgendwie befruchtend oder unterstützend in der eigenen Arbeit. Für euch das reicht? Ja. Ja, oder? Das kann ich durch, also als in Philosophie geht es halt darum, um die eine Theorie, die richtig sein muss, also es muss Wahrheit sein und man kümmert sich eigentlich nicht darum, um technisch hilfreiche Gedanken, die gerade auch sinnvoll sind. Ne? Also natürlich kann der Praktikabilität, ich war früher Volleyballtrainer, natürlich gucke ich jetzt nicht daran, das eine ist die richtige Theorie und da müssen wir hin, sondern ich gucke von wegen, ist meine Spielerin pummelig oder nicht? Ja. Und was könnte der gerade hilfreich sein oder wo hat die gerade einen Fehler und den Fehler gerade versuche ich auszumessen. Das geht wie bei dem Motorrad. Genau. Das ist die einzige Wahrheit und nur dahin gehen wir. Sondern was gerade ist gerade hier hilfreich. Ich glaube, damit hast du diesen Gegensatz ganz gut umrissen. Also ein Gegensatz, den er gar nicht so ausarbeitet, aber genau das ist es doch. Eigentlich, wobei also er den, auf die eine den, Wahrheit hinaus ist und das ist der Fehler, der er macht. Also genau, und geht, aber darum geht es ja halt gerade nicht. Was er übersieht, ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also dieses Praktikabilität und dem theoretischen Konstrukt, das ich mir drumherum bauen kann. Und das sieht er eigentlich gar nicht, weil es gibt halt... Ich würde halt sagen, manche Sachen sind halt nicht über Wissenschaft aufgehängt. Ja, und okay. Mir gefällt gerade meine Idee, dass der Autor da etwas ganz Konkretes übersehen hat. Nächstes Bierbesteller hat das nichts mit Wissenschaft zu tun. Vielleicht doch irgendwie. Nee, dann mir gefällt gerade richtig gut im Kram. Es mag sogar sein, dass also mein Alkoholpegel so ist, ich brauche gar keins. Aber ich hätte gerne noch eins. Ja. Ja. Meine Laune ist gerade auf Top. Ja, ich brauche keins. Ja? Ich müsste eigentlich, also das sage ich gar, das, genau, weil ich bin mit einer quasi Russin zusammen und die Russen saufen durch. Und das Ding ist, du brauchst, sage ich mal, 7 Wodka und du bist richtig Hacke. Du bist rundum zufrieden. Du bist richtig Hacke. Aber du machst natürlich weiter, weil das, was du gerade getrunken hast, ist ein Wodka. Und der nächste hat auch noch irgendwie einen Effekt, aber du machst da weiter. Aber sozusagen, wenn du das wissenschaftlich aufhängst, ist natürlich, du hast das Optimum erreicht. Ja. Stopp. Du kannst mit mehr Alkohol für deinen Körper gerade nichts bewirken, außer ja, du willst, das überschrittene Klimax und das geht aber wieder runter. Ja, aber du willst es ja noch weiter steigern. Das ist das Problem. Du willst es ja weiter steigern, deswegen trinkst du weiter und bist aber in der Erkenntnisfähigkeit so getrübt, dass du nicht merkst, dass du zu viel getrunken hast, weil dann geht es dann auf einmal abwärts. Aber meine Frage, würdest du jemandem dieses Buch empfehlen, irgendjemandem? Und wenn ja, wem? Also welchem jetzt nicht persönlich, also nicht Horst oder Klaus? Also scheint es für Motorradfahrer total super zu sein, was Lars da bewogen hat zu sagen, das stimmt gar nicht. Lars ist ja erst später Motorradfahrer. Genau, ja. Also nachdem er... Lange nachdem er das Buch zum ersten Mal gelesen hat. Das ist ja auch interessant. Also müssen wir vielleicht auch mal nachhaken. Ihr macht ja zusammen Podcast, könnt ihr mal nachhaken. Ja. Ich würde, glaube ich, andere Sachen eher empfehlen. Wirklich eher empfehlen. Es ist nicht schlimm, dieses Buch zu lesen. Das könnte auch vielleicht auch einfach ein guter Einstieg sein, zu sagen, ich möchte mir jetzt mal Heidegger lesen. Also gerade in Lars, die Richtung oder sowas wäre durchaus nicht schlecht. Jemand, der nicht aus dem Bereich kommt, zu sagen, von wegen, jetzt steigt doch mal in wirklich Wissenschaft oder sowas was ein. Das war bei meiner Freundin genauso. Also was die Bücher lesen, war nicht so, war okay, aber war jetzt, wenn man Russe ist, soll man die Russen lesen? Haben sie alle nicht getan. Die haben alle eine Meinung, haben alle die Klassiker nicht gelesen. Und du musst sie langsam dahin führen oder auch aktuelle ukrainische Autoren zu lesen, da muss man die echt erst hinführen. Also von wegen, liest doch mal. Also als Einstieg ist es nicht verkehrt. Ich kenne schlimmere Bücher, ich kenne andere doofe Bücher. Das darf man lesen, wenn man ordentlich was liest. Es kann auch ein Einstieg sein, von sich aus genommen. Also ich würde andere Sachen empfehlen. Ja, also ich weiß nicht, für wen das jetzt... Ja, ist eine Frage. Also ich denke, im wissenschaftlichen Bereich stumpf eine Linie gegangen sind und denen gesagt worden ist, nur das ist richtig. Also meinst du vielleicht für einen Naturwissenschaftler, der meint, das ist sowieso... Für den Physiker, also ich habe eine Kritik gelesen, die war von einem Physiker und der findet das ja total bereichernd, weil das natürlich hier anlehnend an die Physik auch ist. Ja, ja gut, das ist doch mal eine Aussage. Also ich finde, würde ich auch... Nicht nur für Physiker, es gibt ja Leute... Du bist ja fähig und mach mal. Ja, aber es gibt ja Menschen, die jetzt keine Naturwissenschaftler von Beruf aus sind, aber die durchaus sagen hier, nur das, was ich messen kann, ist so, ne, das ist alles so. Gibt's durchaus, kenne ich auch Leute. Und denen dazu sagen, einfach mal um so einen Schubs zu geben, dass es da auch noch eine andere, also eine relativierende Sicht gibt. Ja, aber da also reden wir eigentlich schon wieder über kranke Menschen, glaube ich. Ja, gute Frage, ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind schon Leute, die ein wenig leiden und die versuchen, einer gewissen Norm zu entsprechen. Würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber denen würde ich das durchaus empfehlen. Weiß ich nicht. Ja, gut, ich will jetzt, ich kenne Leute, die so durchaus so drauf sind, die im Prinzip sagen, ja, aber so meine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sind so mein Fundament, auf das ich das alles setze. Und denen das so als kleinen Schubs mal zu geben, ja, gibt auch noch andere Konzepte und es ist alles nicht so ganz so. Dafür ist es ganz nett. Und ich meine, ich fand es auch als Lektüre einfach so zum Lesen ganz schön. Also, wie gesagt, diese Beschreibung, mir hat das gefallen. Ich fand das sprachlich ganz, ganz gut. Ich hatte auch beim Lesen das Gefühl, mit auf dem Motorrad zu sitzen und da zu zelten. Und wie er zelt, er beschreibt das natürlich auch mal ganz detailreich, wie sie dann da ihr Zelt aufschlagen und wo und oder wo sie eine Milch trinken und da ihren Burger essen oder was auch immer, fand ich ganz schön. Ich hatte das Gefühl, mitgenommen zu werden auf die Reise und die philosophischen Betrachtungen, ich nenne es jetzt einfach mal so, fand ich doch zumindest anregend. Ich habe gemerkt, es war anregend, wenn ich dem versucht habe zu folgen, bin ich auch selber auch auf eigene Gedanken gekommen. Und das finde ich erstmal schon mal positiv. Und ich glaube, es gibt bestimmt andere, denen das genauso geht. Also ich glaube, für Motorradfahrende Physiker ist das total was. Also dem würde ich es komplett empfehlen. Damit haben wir auch eine gut umrissene Zielgruppe. Das ist Motorradfahrende Zielgruppe. Genau. Bücherschwank hat die Ziel. Wir haben uns beraten lassen. Physiker, ja. Wir haben uns bei alkoholtrinkenden Motorradfahrenden Physiker. Ja, genau. Ja, und alles andere wird schon ein wenig schwieriger. Also ich glaube, dass Lars Alkohol trinkt und Motorrad fährt und ein gewisses Interesse, also eine gewisse Aufgeschlossenheit an wissenschaftlichen Theorien hat. Und da ist schon der Einstieg zu sagen, ja, das ist völlig erklärlich, deswegen das auf Akzeptanz stößt und ja. Also Motorrad ist dann Technik und dass der technikaffin ist, klar. Das ist auch klar. Ja, genau. Ja, ich glaube, also relativ logisch, dass ist also die sicher. Das ist sehr klar. Und ansonsten hat das Buch ist heute sich ein bisschen alles ist schwer. Ja, es ist natürlich, es atmet. Du hast natürlich die soziologische Komponente die Zeit, nicht. Ja, und es atmet ja auch. Es ist für mich atmet es diese 70er Jahre USA. Ja, das hat. Ja, das ist für mich gar nicht. Also für mich hat es das. Als ob es letzten Sommer gewesen wäre. Echt? Also für mich hat es das so ein bisschen geatmet. Ich habe immer so dieses 68er Hippie-Klingeln im Hintergrund gehabt, so ein bisschen. Also. Das hatte ich wiederum gar nicht. Und das fand ich wieder gut. Das ist eigentlich. Ja, aber den Gegensatz zwischen Technik und es ist doch so hektisch und so weiter und Autobahnen. Ja, aber ich meine, du kannst, glaube ich, heute wie Monk. Ja? Monk hat ja auch immer so Geschichten, da kommen jetzt auch kaum Handys vor oder Computer, keine Ahnung was. So, und das macht diese Geschichten relativ zeitlos. Ja, ich meine, das, was der beschreibt, stimmt ja heute immer noch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist einfach nur ein Gefühl, was ich gehabt habe, würde ich sagen. Das kann ich jetzt gar nicht so groß belegen. Ich fand das nicht so in den 70ern verhaftet, das fand ich relativ krass. Ah, interessant, ja gut. Ich hätte da auch wenige Probleme, das als akzeptabel durchzuwinken. Das fand ich dann in der Tat passend. Ich fand es nicht verstaubt. Ich hätte es dann verstaubt würde ich gar nicht mal sagen, aber also für mich ist der. Nee, verstaubt wäre, es ist für mich der falsche Begriff, aber es atmet schon den Geist daraus. Also ich fand natürlich nicht viel davon, ne? Die Problematik ist natürlich ganz stark in den 70er verhaftet, ja. Die wir auch kaum kennen als Europäer. Klar. Ja, ja. Und ich meine, das heißt ja nicht, dass diese Problematik nicht auch aktuell sein kann. Also sie ja durchaus schon. Gut. Also ja, dann müssen wir das übertragen, aber okay. Also Zielgruppe dieses Romans, Leute, die ein wenig offen sind, Alkohol trinken, Motorrad fahren und Physiker. Ja, oder die Technik oder naturwissenschaftsaffin sind und es bisher nur sind. Vielleicht. Mal so als Anstoß einfach. Es ist ein Anstoßbuch für. Ja gut, wenn Leute glauben, da ist noch was anderes, ist das ein guter Anstoß. Mhm. Aber das Buch gibt nicht die Lösung, glaube ich. Nö, das gibt's nicht. Also hat es für mich auch nicht, muss ich sagen. Ich bin zwar, ich bin ja schon technikaffin, aber ich bin kein motorradfahrender Physiker. Alkohol trinke ich ab und zu. In Maßen. Wenn ich nicht gerade meiner Leidenschaft für Fencheltee mich hingebe. Da kommen wir im nächsten Buch ja zu. Genau. Ja, also ich hab's mit Spaß oder mit gewissen Freude gelesen. Es hat, wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit, eine andere Meinung zu haben als der Autor oder als der Erzähler in diesem Fall. Hat mich angeregt, durchaus darüber nachzudenken. Das finde ich mal ganz gut, weil das halt in der Rübe mal ein bisschen Bewegung verschafft. Ich werde das immer im Bücherregal behalten. Nicht. Doch, ich werde es in Bücher, okay. Aber eben auch, weil ich dieses physische Exemplar ja auch von dem Lars geschenkt bekommen habe und dass ich da verbinde ich natürlich jetzt was mit. Vielleicht lese ich es ja in 10 Jahren doch nochmal, um mal zu gucken. Vielleicht habe ich da nochmal eine andere Sicht darauf. Ja, ich fand, wir haben ja 2 Bücher gehabt, wo ich ziemlich zeitlich sehr naheliegende Theorien hatte, die verwurstet worden sind. Und sozusagen jetzt haben wir ein Buch, dessen Vorlage quasi ein bisschen ein paar Jahrzehnte vorher noch liegt und auf aktuelle Sachen umgewandelt worden sind. Also offensichtlich hat das zum Quatschen angeregt und das scheint nicht eine negative Qualität eines derartigen Buches zu sein. Also man muss sich in gewisser Weise einfach darauf einlassen und dann scheint man doch ein bisschen was von dem Buch zu haben. Das ist schon okay. Aber ist es halt, von 5 Punkten ist es noch nicht mal eine 4. Es ist eine 3, ist okay. Es ist 2 ist, glaube ich, da so, also, boah, okay, wir haben es komplett verstanden und es funktioniert nicht. Und 3 ist, naja, also es ist Mittelfeld von einem Marathon, ist okay. Ich persönlich mag ja Punktewertungen nicht so, deswegen mache ich einen Bierkast ja auch nicht. Deswegen sage ich einfach als Empfehlung, ich glaube, die Empfehlung ist ganz gut, wenn man sich eher den, wenn man Technik, naturwissenschaftsaffin ist und na, einfach mal, es ist ja auch, ich fand es ganz schön zu lesen, muss ich ganz ganz ja. Schnell sagen. Also mir haben die Landschaftsbeschreibung und so weiter, diese Fahrtbeschreibung gefallen. Ja, es waren schon hin und wieder, wie gesagt, wenn du philosophisch jetzt eher nicht die Vorbildung hast, sind da halt immer mal ganz interessante Gedanken dabei. Und wenn man halt zum Schluss kommt, nee, sehe ich anders, ist es ja trotzdem gut, dass du auf den Gedanken gekommen bist, dass du anderer Meinung bist als der Erzähler oder Autor. Ja, deswegen... Ich scheine aber nicht in dem Erwartungshorizont des Autors zu sein, dass das dann so bewegt wird. Ja, gut. Und wenn das komplett außerhalb so des Skopus vom Autor liegt, ich glaube, dann ist es eine Schwäche des Buches. Also man kann das so interpretieren, der hat das alles so gewollt und was wir gedacht haben, das ist genau das Ziel des Autors geworden und dann ist es natürlich ein perfektes Buch. Ja. Ich glaube, das ist nämlich nicht der Fall. Deswegen, ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich ein bisschen unschlüssig, ob der das seine Intention. Du meinst, er hatte schon seine Agenda und die wollte er damit klar machen und bumm. Ja. Okay. Ja, der war sauer auf das, was er an der Uni erlebt hat, wollte das verarbeiten und das Buch ist ein Akt des Verarbeitens. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, gut, dann hat er es hoffentlich verarbeitet. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Ja. Gut, ja, dann würde ich mal den Sack zumachen. Ja. Und ja, schön, hat wieder Spaß gemacht, mit dir einen Podcast zu machen. Ich habe auch den 2 zu hören, über den wir da haben. Ja. Und wir. Bis zum nächsten Jahr, befürchte ich. Bis zum nächsten Jahr, ja, gut. Das Jahr ist ja schon fast rum, aber wir haben 3 Episoden geschafft in diesem Jahr. Immerhin. Ja. Gut, dann mache ich es aus und dann muss ich mir nochmal dringend auf Klo. Genau. Ja. Guten Rutsch allerseits. Ja, euch auch. Ne? Ja. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Schwank.